Abschnitt 1 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Etwas von den Wurzelkindern von Sibylle von Olfers. Wacht auf, ihr Kinderlein! Es wird nun wohl bald Frühling sein. Da reckt und streckt die kleine Schar und fährt sich durch das wirre Haar. Schnell machen alle sich bereit und nähen sich selbst ihr Frühlingskleid. Mit Nadelschere Fingerhut geht ihre Arbeit schon ganz gut. Nun kommt denn jedes Wurzelkind und bringt sein Kleidchen ganz geschwind hinein zur guten Mutter Erde, damit's von ihr gemustert werde. Die Wurzeljungen unterdessen haben auch nicht ihr Amt vergessen. Mit Pinselbürste Farbtopf gehen sie den Käfern an den Schopf. Und als der Frühling kommt ins Land, ziehen gleich einen bunten Band die Käfer, Blumen, Gräser klein, frohlockend in die Welt hinein. Im Walde unterm dichten Grün sieht man alsbald Maiglöckchen blühen, ein lustiger Schelm die Schnecke erschreckt, das Veilchen sich am Baum versteckt. Es spielen hier den ganzen Tag, vergiss man nicht am klaren Bach, wie eine kleine Königin lässt's Mummelkind umher sich ziehen. Auf grüner Wies am Felderrand, die Blümlein tanzen Hand in Hand, Gräslein und Käfer freuen sich sehr, ach, wenn's doch immer Sommer wär. Da kommt der Herbst mit Sturm und Wind, treibt sie zur Mutter heim geschwind. Geh nun zu Bett, du kleine Schar, und schlaf dich aus bis nächstes Jahr. Ende von Etwas von den Wurzelkindern von Sibylle von Olfers. Gelesen von Elli, Dezember 2010. Abschnitt 2 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. König Löwes Hochzeitsschmaus von Sibylle von Olfers. Der König der Tiere will Hochzeit machen, drum bringen die allerappetitlichsten Sachen die Scharen der Tiere zum Feste herbei, indem sie schreiten mit großem Geschrei, wer wohl am besten von allen kann kochen, denn der wilde Löwe hat ihnen versprochen, wer ihm brächte den leckersten Hochzeitsschmaus, den rief er zu seinem Hofmarschall aus. Als erster voll Würde der Klapperstorch naht, der Froschpastete bereitet hat, einen Kessel mit Leipziger allerlei bringt ihm das Schweinchen grunzend herbei. Einen feinen Distelsalat bereitet der Esel auf kunstvolle Art, Meister Petzen am wilden Honig aus und backte Honigkuchen draus. Rote Grütze konnte, ihr müsst nicht lachen, aus gestohlenen Kirschen das Spätzchen machen. Der Hund zeigt, wie man aus alten Knochen eine vorzügliche Brühe kann kochen. Meerwasser bringt der muntre Fisch als Limonade auf des Königs Tisch. Der Seehund naht und schwingt seine Flosse, im Maul hat der Hecht mit Meerrettichsoß. Eine große Pfanne voll Spiegelei bringt gackernde weiße Henne herbei. Die Kuh will sich als Köchin versuchen, drum fertigt sie Schlagrahm und Käsekuchen. Der Hase überreicht, wer rät es wohl, eine Schüssel famosen Jägerkohl. Der Fuchs, der schlaue Geselle, bringt eine gebratene Gans zur Stelle. Seht da unseren Igel, den Rittersmann, er bringt Leberwürste aus Schnecken an. Aus grünem Klee und roten Rübchen, Kaninchen macht Gemüsesüppchen. Eine Käferspeise, die ihm trefflich geglückt, hat der Maulwurf appetitlich mit Raupen geschmückt. Eine süße Bohle aus Blütensaft, der bunte Schmetterling zur Stelle schafft. Und so ziehen die Tiere denn alle heran, und jedes zeigt stolz, was es kochen kann. Nur der grimmige Wolf war zum Kochen zu faul, doch trägt ein geraubtes Schaf er im Maul, das es soeben der Herde entrissen, und legt es dem Löwen dreist zu Füßen. Ende von König Löwes Hochzeitsschmaus von Sibylle von Olfers. Gelesen von Elli, Dezember 2010. Abschnitt 3 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in 7 Streichen von Wilhelm Busch. Vorwort. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen, das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was sie getrieben, abgemalt und aufgeschrieben.

Dieses war der dritte Streich, doch der vierte folgt zugleich. Vierter Streich. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Mensch in die Höhe. Nicht allein im Schreiben lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lernen muss man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lämpel da. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden, denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer Acht. Nun war dieser brave Lehrer von dem Tabak ein Verehrer, was man ohne alle Frage nach des Tages Mühe und Plage einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Max und Moritz unverdrossen sinnen schon auf Possen, ob vermittelst seiner Pfeifen dieser Mann nicht anzugreifen. Einstens, als es Sonntag wieder und Herr Lämpel brav und bieder in der Kirche mit Gefühle saß vor seinem Orgelspiele, schlichen sich die bösen Buben in sein Haus und seine Stuben, wo die Meerschaumpfeife stand. Max hielt sie in seiner Hand, aber Moritz aus der Tasche zieht die Flintenpulverflasche und geschwinde, stopf, stopf, stopf, Pulver in den Pfeifenkopf. Jetzt nur still und schnell nach Haus, denn schon ist die Kirche aus. Eben schließt in sanfter Ruh Lämpel seine Kirche zu, und mit Buch- und Notenheften nach besorgten Amtsgeschäften lenkt er freudig seine Schritte zu der heimatlichen Hütte, und voll Dankbarkeit sodann zündet er sein Pfeifchen an. Ach, spricht er, die größte Freud ist doch die Zufriedenheit. Rumps, da geht die Pfeife los, mit Getöse schrecklich groß. Kaffeetopf und Wasserglas, Tabakstose, Tintenfass, Ofentisch und Sorgensitz, alles fliegt im Pulverblitz. Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lämpel, der Gottlob lebend auf dem Rücken liegt, doch er hat was abgekriegt. Nase, Haar, Gesicht und Ohren sind so schwarz als wie die Mohren, und des Haares letzter Schopf ist verbrannt bis auf den Kopf. Wer soll nun die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren? Wer soll nun für Lämpel leiten seine Amtstätigkeiten? Woraus soll der Lehrer rauchen, wenn die Pfeife nicht zu brauchen? Mit der Zeit wird alles hell, nur die Pfeife hat ihr Teil. Dieses war der vierte Streich, doch der fünfte folgt zugleich. Fünfter Streich. Wer im Dorfe oder Stadt einen Onkel wohnen hat, der sei höflich und bescheiden, denn das mag der Onkel leiden. Morgens sagt man guten Morgen, haben Sie was zu besorgen? Bringt ihm, was er haben muss, Zeitung, Pfeife, Fidibus. Oder sollte es wohl im Rücken drücken, beißen oder zwicken, gleich ist man mit Freudigkeit, Dienst beflissen und bereit. Oder sei es nach einer Prise, dass der Onkel heftig niese, ruft man Prosit zugleich, danke, wohl bekomme es euch. Oder kommt er spät nach Haus, zieht man ihm die Stiefel aus, holt Pantoffel, Schlafrock, Mütze, dass er nicht im Kalten sitze. Kurz, man ist darauf bedacht, was dem Onkel Freude macht. Max und Moritz ihrerseits fanden darin keinen Reiz. Denkt euch nur, welchen schlechten Witz sie machten mit Onkel Fritz. Jeder weiß, was so im Mai Käfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er. Max und Moritz immer munter schütteln sie vom Baum herunter. In die Tüte vom Papiere sperren sie die Krabbeltiere. Fort damit und in die Ecke unter Onkel Fritzens Decke. Bald zu Bett geht Onkel Fritze in der spitzen Zipfelmütze. Seine Augen macht er zu, hüllt sich ein und schläft in Ruh. Doch die Käfer kritze kratze kommen schnell aus der Matratze. Schon fast einer der voran Onkel Fritzens Nase an. Bau, schreit er, was ist das hier? Und erfasst das Ungetier. Und den Onkel voller Grausen sieht man aus dem Bette sausen. Autsch, schon wieder hat er einen im Genicke an den Beinen. Hin und her und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebrumm. Onkel Fritz in dieser Not haut und trampelt alles tot. Guckst du wohl, jetzt ist's vorbei mit der Käferkrabbelei. Onkel Fritz hat wieder Ruhe und macht seine Augen zu. Dieses war der fünfte Streich, doch der sechste folgt zugleich. Sechster Streich. In der schönen Osterzeit, wie die frommen Bäckersleut viele süße Zuckersachen backen und zurechte machen, wünschen Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Doch der Bäcker mit Bedacht hat das Backhaus zugemacht. Also will hier einer stehlen, muss er durch den Schlot sich quälen. Ratsch, da kommen die zwei Knaben durch den Schornstein wie schwarze Raben. Puff, sie fallen in die Kist, wo das Mehl darinnen ist. Da, nun sind sie alle beide rundherum so weiß wie Kreide. Aber schon mit viel Vergnügen sind sie die Brezeln liegen. Knacks, da bricht der Stuhl in zwei. Schwapp, da liegen sie im Brei. Ganz vom Kuchenteig umhüllt, stehen sie da als Jammerbild. Gleich erscheint der Meisterbäcker und bemerkt die Zuckerlecker. Eins, zwei, drei, ehe man's gedacht, sind zwei Brote draus gemacht. In dem Ofen glüht es noch. Ruff, damit ins Ofenloch. Ruff, da zieht man sie aus der Glut. Nun sind sie braun und gut. Jeder denkt, sie sind perdu. Aber nein, noch leben sie. Knusper, knasper, wie zwei Mäuse, fressen sie durch das Gehäuse. Und der Meisterbäcker schrie, ach herrje, da laufen sie. Dieses war der sechste Streich, doch der letzte folgt zugleich. Letzter Streich. Max und Moritz, wehe euch, jetzt kommt euer letzter Streich. wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden. Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltersäcke. Aber kaum, dass er von hinnen, fängt das Korn schon an zu rinnen. Und verwundert steht und spricht er. Zapperment, der Ding wird lichter. Hey, das sieht er voller Freude, Max und Moritz im Getreide. Raps, in seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, he heran, mal er das, so schnell er kann. Her damit, und in den Trichter schüttet er die Bösewichter. Rickeracke, rickeracke, geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Schluss. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte, mild und weich, sprach, sieh da, ich dachte es gleich. Ja, ja, ja, rief Meister Böck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Darauf so sprach Herr Lehrer Lempel, dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, drum ist der Mensch so lecker. Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt vom dummen Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, wat geht Meck dat an? Kurz im ganzen Dorf herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei. Ende von Max und Moritz, eine Bubengeschichte in 7 Streichen von Wilhelm Busch, gelesen von Elli, Dezember 2010. Abschnitt 4 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Hans Huckebein von Wilhelm Busch. Hier seht ihr Fritz, den munteren Knaben, nebst Huckebein dem jungen Raben. Und dieser Fritz, wie alle Knaben, will den Raben gerne haben. Schon rutscht auf dem Ast daher, der Vogel, der misstraut ihm sehr. Schlapp macht der Fritz mit seiner Kappe, mit Listen eine Vogelklappe. Beinahe hätte ihn, doch ach, der Ast zerbricht mit einem Krach. In schwarzen Bären sitzt der Fritze, der schwarze Vogel in der Mütze. Der Knabe Fritz ist schwarz betupft, der Rabe in Angst und hupft. Der schwarze Vogel ist gefangen, er bleibt im Unterfutter hangen. Jetzt hab ich dich, Hans Huckebein, wie wird sich Tante Lotte freuen? Die Tante kommt aus ihrer Tür. Ei, spricht sie, welch ein gutes Tier. Kaum ist das Wort dem Mund entflohen, Schnappe hat den Finger schon. Ach, ruft sie, er ist doch nicht gut, weil er mir was zuleide tut. Hier lauert in des Topfes Höhle, Hans Huckebein die schwarze Seele. Den Knochen, den der Spitz gestohlen, will dieser sich jetzt wiederholen. So ziemlich knurren und gekrächzt, der eine links, der andere rechts. Schon denkt der Spitz, dass er gewinnt, da zwickt der Rabe ihn von hint. O weh, er springt auf Spitzens Nacken, um die Haare auszuzwacken. Der Spitz, der ärgert sich bereits und rupft den Raben seinerseits. Derweilen springt mit dem Schinkenbein der Kater in den Topf hinein. Da sitzen sie und schauen, dem Kater ist nichts her zu trauen. Der Kater hackt den Spitz, der schreit, der Rabe ist voll Freudigkeit. Schnell fasst derweil der Topf nicht ganz, mit schlauer List den Katerschwanz. Es rollt der Topf, es krümmt voller Quale, des Katers schweift sich zur Spirale. Und Spitz und Kater fliehen im Lauf, der größte Lump bleibt oben auf. Nichts Schöneres gab's für Tante Lotte, war schwarze Heidelbeerkompotte. Doch Huckebein verschleudert nur die schöne Gabe der Natur. Die Tante naht voll Zorn und Schrecken, Hans Huckebein verlässt das Becken. Und schnell betritt der Angst beflügelt die Wäsche, welche frisch gebügelt. O weh, er kommt ins Tellerbord, die Teller rollen rasselnd fort. Auch fällt der Korb, worin die Eier, o jemine, sie sind so teuer. Platsch, fällt der Krug, das gute Bier ergießt sich in die Stiefel hier. Und auf der Tante linken Fuß stürzt sich des Eimers Wasserguss. Sie hält die Gabel in der Hand und auch der Fritz kommt angerannt. Der Bums, da liegen sie, dem Fritze dringt durch das Ohr die Gabelspitze. Dies wird des Raben Ende sein, so denkt man wohl, doch leider nein. Den Schwupp, der Tante Nase fasst er und nochmals triumphiert das Laster. Jetzt aber naht das Malheur, denn dies Getränke ist Likör. Es duftet süß, Hans Huckebein taucht seinen Schnabel froh hinein und lässt mit stillvergnügtem Sinnen den ersten Schluck hinunterrinnen. Nicht übel, und er taucht schon wieder den Schnabel in die Tiefe nieder. Er hebt das Glas und schlürft den Rest, weil er nicht gern was übrig lässt. Ei, ei, ihm wird so wunderlich, so leicht und doch absonderlich. Er krächzt mit freudigem Getön und muss auf einem Beine stehen. Der Vogel, welcher sonsten fleucht, wird hier zum Tier, was kreucht. Und Übermut kommt zum Beschluss, der alles ruinieren muss. Er zerrt voller roher Lust und Tücke der Tante künstlerisches Gestricke. Der Tisch ist glatt, der Böse taumelt, das Ende naht, sieh da, er baumelt. Die Bosheit war sein Hauptpläsier, drum spricht die Tante, hängt er hier. Ende von Hans Huckebein, der Unglücksrabe, von Wilhelm Busch.

Oh weh, das gab ganz fürchterliche Schläge, wirklich ganz fürchterliche Schläge. Ja, jetzt musste Hans sein Tänzchen aufführen. Zwei Tage lungerte er darauf im Walde herum und war gar übel dran. Dann trieb ihn der Hunger wieder zu den Menschen. Wohl oder übel, denn umsonst bekommt kein Mensch einen Bissen Brot, musste er sich bei einem Bauern in Arbeit verdingen. Und siehe, die Arbeit bekam ihm so gut, dass er Monate und Jahre bei den Bauern blieb. Die Schläge hat der Pfeifer Hans nie vergessen. Er getraute sich nur mehr auf seiner Flöte zu spielen, wenn er dazu aufgefordert wurde. Aber dann, auf dem Tanzboden oder bei Hochzeiten, da pfiff er so wunderschön, dass niemand zu tanzen aufhören konnte, solange er die Flöte am Munde hielt. Noch heute sagen die Leute im Städtchen, einen besseren Musiker als den Pfeifer Hans hätte es nie gegeben. Ende von Der Pfeifer Hans von Frank Adams, gelesen von Elli, Dezember 2010. Abschnitt 6 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Das Pilzling-Volkes lustig treiben will ich in Bild und Wort beschreiben, von Else Dorn. Der Steinpilz. Welchen Jammer, welchen Graus, Schneeweiß die kleinen Steinpilz aus. Stürzt auf seine Mutter zu, hinter ihm tönt's, mu mu mu, Madame Steinpilz voller Schrecken, alte Kinder zu verstecken, und vor Angst sie selber weint, denn es naht ihr schlimmster Feind. Ja, die schöne bunte Kuh frisst die Schwämme auf im Nu, und ihr größter Leckerbissen ist der Steinpilz, müsst ihr wissen. Schwupp, sie fasst ihn schon am Kragen und verzehrt ihn mit Behagen. Der gelbe Ziegenbart, Hahnenkamm. Im tiefen Wald bei Fichten und Tannen, wo niemals die brausenden Winde wehen, seht ihr das Dorf der Ziegenbartschwämme, wie gelbe Korallen im Moose stehen. Mit goldenen Fransen, zierlichen Röckchen, mit leuchtenden Krönlein im Lockenhaar, fürwahr, den stolzesten Königskindern gleich Ziegenbarts reizende Kinderschar. Sie reiten mutig Tannenzapfrösslein und schmausen nach Herzenslust Perlen fein. Fürwahr drum, wenn ich zu wählen hätte, möchte ich ein Ziegenbartfräulein nur sein. Der Butterpilz. Während sich die Butterpilze voll im Mittagsschlafe strecken, nahen sich von allen Seiten hungrige und freche Schnecken. Ach, behaglich ist zu träumen und im Grase sich zu recken, denkt der Pilzling. Doch sein Häuslein fängt die Schnecke an zu belecken. Und sie frisst mit Wohlbehagen Näpfeln, Töpfeln, Kissen, Decken. Ja, sie wagt's, das jüngste Pilzling gar zu zausen und zu necken. Das erwacht davon und reibt sich seine Äuglein, welch ein Schrecken. Jämmerlich fängt's an zu schreien und die anderen zu erwecken. Alle fahren in die Höhe, greifen rasch zu Peitschen, Stecken. Und im Nu sind fortgejagt die gefräßigen bösen Schnecken. Der Champignon. Es herrscht stolz im Schwamm mal Reiche, der dicke König Champignon, und es marschiert an seiner Seite der Kronprinz hier, sein ältester Sohn. Es huldigt ihnen steter Treue, der Schwamm mal Volk, ob alt, ob jung. Wo er sich zeigt mit seinen Kindern, tut mächtige Begeisterung. Er hat viel prächtige Paläste, die Fahnen wehen auf dem Dach, und vor dem Tor der lange Pilzling hält unentwegt und tapfer wach. Doch hilft's ihm nichts, denn ach, die Menschen, die kommen gleich von nah und fern, sie reißen ab die Königsschlösser, denn man isst halt Champignons so gern. Doch darauf grollet nicht der König, er spricht nur, wohl bekomme es euch. Dann lüftet er vergnügt die Krone und baut sich neue Häuser gleich. Der Schopftintling. Nun sind wir in der Pilzlingsschule, dort lehrt die Tante Schopftintling. Sie ist schon alt, hat eine Rute und achtet streng auf jedes Ding. Man muss das ABC erlernen, das Lesen, Rechnen, Schreiben auch. Man kommt ins Eck, kriegt Strafarbeiten, genau wie es beim Menschen braucht. Den Tintenfleck hat hier das Pilzlein aufs neue Kleidchen sich geschmiert. Es wird gezankt, derweil sein Bruder die Schulglock läutet ungeniert. Wenn nur zu end das Dumme lernen, so denkt der Frechling unentwegt. Jedoch das brave Fliegenpilzlein vom Baum her neue Tinte trägt. Man muss geduldig drum noch warten, bis es 12 Uhr schlagen tut. Dann aber schmeckt den fleißigen Kindern das Mittagsbrot noch mal so gut. Der Stinkpilz. Die Stinkpilzhexe steht auf der Lauer, ihr Pilzlein, seid wie sie doch schlauer, rennt vorher weg mit flinken Beinen. Ach, lieber Gott, jetzt fängt sie einen. Jetzt 2, jetzt 5, zuletzt sind's 10. Ihr Armen, um euch ist's geschehen. Nun trägt die Kleinen sie ins Haus. Wie bös und schlecht sieht die Hexe aus. Sie bringt einen Riesenlöffel herbei und kocht die armen Pilzlein zu Brei. Der riecht so grässlich, dass alles entflieht. Ein ekliger Schwaden zum Dach hinauszieht. Nun murmelt sie Sprüche, es wackelt ihr Kopf. Ein gräulicher Stinkpilz schießt raus aus dem Topf. Der große Schirmling. Hier sitzt Tante Schopftintlings vornehme Bas, die stolze Frau Schirmling, und rümpft die Nas. sie hält ihren Sonnenschirm dicht vors Gesicht, damit sie bei Leib keine Sommerspross kriegt. Jedoch ihre Söhne sind tapferer sehr, sie rüsten sich aus mit einem Schwert und einem Speer. Mit lautem Hurra geht's vom Berg durch das Tal, ein jeder von ihnen wird Pilzgeneral. Und sind sie erwachsen, so gibt's keinen Halt. Sie ziehen mit ihrer Armee in den Wald, vernichten des Pilzvolkes grimmigsten Feind, wie Schnecke, wie Raub, wenn der Tag ins erscheint. Ganz brav bei Mamachen sitzt Nestchen klein, um nichts in der Welt möchte ein Kriegsheldes sein. Es ist eine Preiselbär, friedlich und still, damit ist zufrieden und mehr es nicht will. Der Fliegenpilz. Wenn das Wetter schön und heiter, sonnig, trocken und so weiter, freut sich darauf, so sehr er kann, Fliegenpilz, der Malersmann. Er malt Sofa, Stühle, Stöcke, seine Frau macht Hütte und Röcke. Doch vor drauf sie nicht blind, manchmal kleidet sie ihr Kind, weiß wie ein junger Champignon. Schaden hat dann der davon, der den Schwamm ist mit Genuss, weil er daran sterben muss. Darum folgt, wenn ich dich mahn, rühr den Fliegenpilz nie an. Der Eierpilz. Frische Eier, gute Eier, jeder Schock fast nur ein Dreier, sacht im Norden, Osten, Westen, Eierpilze sind die besten. Schön und sauber sind sie immer, auch ihr Haus und ihre Zimmer, glänzen helle in der Sonne. Ha, es ist halt eine Wonne, wenn man fleißige Kinder hat, welche putzen früh und spät. Großes Lob sie drum verdienen, nehmt ein Beispiel euch an ihnen. Der echte Reizker. Frau Schwammerling ist sehr fidel, seit ein wundervolles Fest. Sie trägt ihr nobelstes Gewand und kocht Tee für ihre Gäste. Die Kinderlein, die jubeln laut und stehen voller Freude dabei, derweil es Erdbeerkuchen gibt und obendrein noch Birkenbrei. Wie schade, dass es regnet grad, wenn solches Fest gegeben wird. So denkt ihr wohl und grämet euch, ob dieses Pech allein ihr irrt. Die Pilzlingsmutter sagt erfreut, wie schön, dass es in Strömen gießt. Wenn Regenflut vom Himmel tropft, der Pilzling doppelt kräftig sprießt. Nie fühlt der Reizger sich so wohl, nie schmeckt er besser, merkt euch das, als wenn die Flut vom Himmel strömt und wenn er isst, ganz pitschpatschnass. Pfeffermilchling und Knorpelpilz. Es leben im Reiche der Pilze, auch Riesen gar mächtig und fett, und Zwerglein hausen im Grase, doch diese sind zierlich und nett. Hier sitzt eine Schwammerlingsriesin, sie hält auf dem Schoß ihr Kind und blicket voll Stolz auf den Kleinen, ihr wisst ja, wie Mütter stets sind. Und in ihrer Nähe da krabbeln gar winzige Pilzlein umher, sie zittern just grad für ihr Leben und weinen und jammern so sehr. Und in ihrer Nähe da krabbeln gar winzige Pilzlein umher, sie zittern just grad für ihr Leben und weinen und jammern so sehr. Ach, wenn jetzt die böse Frau Riesin uns fröhliche Wichtlein ergreift, so schenkt sie uns ihrem Kinde, das drückt und quetscht, bis man pfeift. Seht her, unserem Bruder den Dümmbein, den nahm sie erst gestern beim Schopf. Wer weiß, was dem Ärmsten geschehen wird, am End, ach, verzerrt man den Tropf. Wir wollen doch lieber entfliehen, vielleicht hilft die Schnecke aus der Not. Sie schlucket die Riesen zum Frühstück, hurra, und dann sind sie mausetot. Die Steinmorchel. Wenn die Birken grünen und die Primeln blühen, wenn die Frühlingslüfte durch die Wälder ziehen, baut Herr Morchel sich sein Häuslein auf der Stell, und sein braunes Mützlein glänzt ihm dickicht hell. Er kehrt ab die Hügel, fegt Hain und Flur, seine Frau dagegen kämmt, die Kinder nur. Sind sie fertig, geht's hinab zum weichen Rasen, auf der Primel lässt sich gar zu herrlich blasen. Doch Frau Morchel bittet, keinen Lärm zu machen, weil die kleinen Pilze sonst am Ende erwachen, die noch ruhig schlafen in der Erde Schoß. Würde dies geschehen, wär wohl der Teufel los. Alle würden schreien, Morchel, höre du, gönn unsere müden Pilzen doch die Winterruh. Rufen magst im Frühlingswinter weitergehen, unser eins will erst im Herbst aufstehen. Ende von Des Pilzlingsvolkes lustig treiben will ich in Bild und Wort beschreiben. Von Else Dorn, gelesen von Elli, Juni 2011. Abschnitt 7 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Die 12 Handwerker von Johannes Trojan. Der Bäcker. Wenn andere Leute im Bette noch ruhen, habe ich im Backhaus schon viel zu tun. Holt morgens die Köchin das Frühstück ein, muss alles fertig gebacken sein. Ich mach das Brot auch nicht zu klein, nehm zu der Semmel das Mehl recht fein. Zum heiligen Christ back ich Kuchen gern, mit Zucker, Rosinen und Mandelkern. Drauf freuen die Kinder schon lange sich sehr und wünschen, dass es immer Weihnachten wär. Der Müller. Meine Mühle auf einem Hügel steht, weil dort der Wind am besten weht. Bring nur dein Korn, du Bauersmann, dass ich recht fleißig mahlen kann. Willst, Bäcker, du das Mehl recht fein, komm nur in meine Mühle herein. dann kannst du nach Belieben suchen, das schönste Mehl zu Brot und Kuchen. Es treibt der Wind die Flügel geschwind, sie drehen sich um im Kreis herum, hinauf, hinab, klipp, klapp, klipp, klapp. Der Schmied. Sprüht, Kohlen, sprüht, bis das Eisen glüht, blase, Balg, mach Wind, dass es geht geschwind, Eisen muss sich biegen, dass die Funken fliegen, Hammer niederfällt, dass im Ohr es gellt, piff, paff, puff. Kinder böser Art sind wie Eisen hart, denn sie hören nicht, was der Vater spricht. Doch ihr harter Sinn bringt kein Gewinn. Röhrchen tanzet wohl auf dem Kamisol. Piff, paff, puff. Der Sattler. Ihr vornehmen Herrn kommt nur zu mir. Karossen und Kutschen stehen fertig hier. Ihr ruht in meinen Wagen, auf weichen Sitzen mit Wohlbehagen. Auch mache ich Sättel bequem zum Reiten, desgleichen Bügel die Pferde zu leiten. Auch schöne Jagdtaschen für den Jägersmann, dass er Hase und Hühner hineinstecken kann. Und für den Knaben, der feinartig ist, mach ich Wiegenpferdchen zum heiligen Christ. Der Schneider. Wenn der Hahn kräht, der Schneider aufsteht, hat wenig Ruh, nicht immer zu, von Tuch dem Besten, Röcke und Westen, den jungen Herrn, die sich putzen gern. Wenn sie gehen zum Tänzchen, macht er Frack mit Schwänzchen. Er weiß zu schaffen, aus einem Affen ein stattlich Männlein im feinen Röcklein. Ob mit dem Kleide sich schmücket der Wicht, das kümmert ihn nicht. Für Große und Kleine, Vornehme und Gemeine. Auch für den Adel schwingt er die Nadel. Aber am Sonntag, der Schneider nicht nehmen mag, zieht an den Bratenrock, nimmt in die Hand den Stock, gehet mit frohem Sinn dann nach der Kirche hin. Danket dem lieben Gott, dass er ihm gibt sein Brot. Montag mit frischem Blut geht auch die Arbeit gut. Der Schuhmacher. Der Schuhmacher macht eine feste Naht, aus gutem Hanf ist sein Draht. Er klopft das Leder auf hartem Stein, das wird eine gute Sohle sein. Er zieht den Draht und stöhnt dabei, zuweilen reißt er ihm entzwei. Dass kein Schuh noch Stiefel drückt, nimmt er das Maß nicht ungeschickt. Seine Arbeit ist von guter Art, er hat ja keine Mühe gespart. Ganz spiegelblank die Stiefel sind, der Bursche trägt sie fortgeschwind. Juchhe, wie kommt er angeflitzt, das Trinkgeld in der Tasche sitzt. Er sieht wohl auch die Höferin, die Kirchen stecken ihm im Sinn. Doch nein, er ist ein starker Held, er spart sich lieber Reisegeld. Der Scherenschleifer. Schnur, Schnur, Schnur, ich bin der Schleifer Mur, ich muss mich ernähren von meinem Rade, Messer und Scheren holt aus der Lade. Wo sie verrosten, bringt sie zu mir, ich soll nicht viel kosten, ich halte hier. Schnur, Schnur, Schnur, ich bin der Schleifer Mur. Kommt kleine Mädchen und kleine Buben zu meinem Rädchen aus euren Stuben. Ich will euch belehren, müsstet mich hören. Soll man euch lieben, müsstet ihr euch üben. Immer artig und fein müssen Kinder sein. Drum hübsch, höflich und bescheiden, denn Ungeschliffene mag niemand leiden. Schnur, Schnur, Schnur, ich bin der Schleifer Mur. Der Tischler. An meiner Hobelbank wird mir die Zeit nicht lang, bin niemals träge mit Hobel und Säge, mit dem Bohrer dem Spitzen, mit dem Messer zum Schnitzen, weiß ich zu machen viel schöne Sachen, aus Holz dem Groben, aus Bretter und Kloben, Tische und Bänke, Kommoden und Schränke. Auch sind zu finden bei mir viel Spinden, recht fest und dicht, denn so kann nicht der Staub dahin gelangen, wo unsere Kleider hangen. Auch mache ich viele bequeme Stühle, und dass die Kleinen so arg nicht weinen, hübsch ruhig liegen, mache ich die Wiegen. Der Böttcher. Ich bin der Böttcher, binde das Fass, oft wird mir die Stirn vom Schweiße nass. Meine Arbeit ist für wahr kein Tand, ich treibe den Reifen mit harter Hand. Wohl bin ich auf meine Tonnen stolz, ich mach sie nur aus gutem Holz. Sie halten über 100 Jahr den Wein im Keller gut und klar. Vom Waschfass oft der Reifen springt, wenn man es in die Sonne bringt. Da macht die Hausfrau ein groß Geschrei, dass ich ein schlechter Böttcher sei. Stillschweigend leg ich den Reifen um, schlag drauf mit dem Knüppel, bum bum bum. Der Maurer. Wenn der Frühling wiederkehrt und der Schnee verschwindet, ist der Maurer wieder froh, weil er Arbeit findet. Früh beginnt er schon sein Werk, wird's ihm morgen helle, greift er nach dem Winkelmaß und nach seiner Kelle. Drauf legt er Stein auf Stein, wirft den Kalk darüber, brennt das Pfeifchen in den Mund, mauert er noch viel lieber. Schnurgrab müssen Wände sein, darf drum nicht vergessen, mit dem Blei dem Winkelmaß oftmals nachzumessen. Jenes Prachtgebäude dort, das so schön verziert, mit den Säulen vor der Tür hat er auch geführet. Der Klempner. Ich bin der Klempner, versteh meine Sachen, weiß aus dem Bleche viel Dinge zu machen. Wollt ihr Kaffee trinken, braucht ihr uns nur zu winken. Denn um schnell euch zu bedienen, mach ich Kaffeemaschinen, Milchkannen, Badewannen, Puddingformen groß und klein, findet ihr, kommt nur herein. Auch Leuchterlampen könnt ihr sehen, schön lackiert bei mir stehen. Sparbüchsen von der besten Art, wo man verschließt, was man gespart. Ich verstehe das Blech zu regieren, weiß daraus tausenderlei zu fabrizieren. Der Kesselflicker. Meine Werkstatt ist die Straße, mein Sitz auf hartem Stein. Bald plagt mich kalter Regen, bald heißer Sonnenschein. Meist sitz ich an der Ecke, dass man mich leichter sieht. In meiner kleinen Pfanne das Kohlenfeuer glüht. Ich flick die alten Kessel, bringt sie mir nur heraus. Gern flick ich an den Menschen auch alle Fehler aus. Ende von Die 12 Handwerker von Johannes Trojan, gelesen von Elli, Dezember 2010. Abschnitt 8 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Im Himmel und auf der Erde. Herzliches und Schmerzliches aus der Kinderwelt von Heinrich Hoffmann. Der Sonnabend im Himmel. Er meint vielleicht die Engel oben, die hätten weiter nichts zu tun, als nur zu singen und Gott zu loben und dann gemächlich auszuruhen. Oh nein, das kann ich besser sagen. Im Himmel, da muss man sich auch plagen. Ein Engel muss sich tüchtig rühren und hat große Wirtschaft zu führen. Denn Arbeit gibt es in Menge dort und faule Engel, die jagt man fort. Vorab am Samstag, da gilt sich's Regen, da heißt's den ganzen Himmel fegen. Es tut auch das Seine an jeder gern, denn der Sonntag, der ist ja der Tag des Herrn. Da wird alles Unnütze ausgelesen mit goldenen Bürsten und goldenen Besen. Da wird nun gescheuert in allen Ecken, kein Stäubchen kann sich da verstecken. Vom Keller bis hinauf zum Dach, in Küchen kann man in jedem Gemach, wird alles gewaschen und geputzt und zurechtgestellt und zurechtgestutzt. Und Wasser gibt es, so viel sie verlangen, man kann sie an jeder Wolke fangen. Damit nun bei all diesem Schaffen und Treiben die Kleidchen hübsch rein und trocken bleiben, haben die Englein in diesen Stunden blütenweiße Schürzchen vorgebunden. An den Himmelspforten und Wolkenschiffen wird alles geflickt, was etwa zerrissen. Das kleinste Ritzchen wird fein gestopft und der Staub dann gehörig herausgeklopft. An der Milchstraße vor allen Dingen ist viel zu tun und in Ordnung zu bringen, weil auf ihr die himmlischen Heeresscharen spazieren gehen und spazieren fahren. Wenn alles recht glatt und hübsch eben ist, dass nirgends ein Anstoß gegeben ist, dann kommen die Engel mit güldenen Kannen und bringen die Milch in Kübeln und Wannen und müssen die Straße gehörig begießen und lassen die Milch in Strömen fließen, dass man bequem und hübsch weich drauf geht, ohne dass Staub entsteht. Wird's dann so heiß in feinem Männchen, so trinken sie aus ihren Kännchen. Dann haben sie ferner noch große Not mit dem Morgen und dem Abendrot. Sie müssen die Wolken fein zart bemalen, damit sie wie Purpur und Feuer strahlen. Sie müssen die Sterne mit Öl versorgen, damit sie brennen von Abend bis Morgen. Es machen dann in der Dämmerstunde die Engel am Himmel die weite Runde. Im fernen Osten beginnt die Bahn und stecken die Himmelslichter an. Da kann es nur mitunter geschehen, dass die kleinen Herren nicht recht zusehen und ihr Kerzenlicht nicht gehörig fassen und hinab auf die Erde fallen lassen. Das fällt nun und schießt in heller Pracht, pfeilschnell dahin durch die dunkle Nacht. Wir Menschen aber hier unten sagen, Sternschnuppen sind's, die da oben jagen. Absonderlich Arbeit macht der Mond, denn der ist Reinlichkeit gewohnt und würde sich in die Seele schämen und würde sich krank und elend grämen, wenn er am Sonntag, am Tag des Herrn, nicht wäre der hellste und schönste Stern. Da kommen denn die Engel nun, um alles Mögliche zu tun. Sie bringen Leitern und steigen empor und putzen dem Monde die Nase und das Ohr und reiben und waschen sein Angesicht, dass ihm der Angstschweiß schier ausbricht und dass die Tränen, die schweren vollen, ihm über die blassen Wangen rollen. Er aber muckt nicht und hält fromm still, weil er recht rein und hell sein will. Da strahlt er zuletzt auch wie silberblank und sagt den Engeln den schönen Dank. Ist nun die Arbeit all vollbracht, so beten sie und sagen schön gut Nacht dem lieben Gott und legen sich in ihre Bettchen säuberlich. Der Mond zeigt leist die Stunden an, es schläft jetzt auch St. Peters Hahn, der sie am Morgen früh erweckt. Er schläft und hält den Kopf versteckt, und alles schläft in Fried und Ruh, nur gute Träume gehen ab und zu. Wenn nun am Sonntag alles rein im Glanze steht und Sonnenschein durch alle Himmelsräume bricht, dann scharen sich die Engel dicht. Von den fernsten Fernen kommen die Himmelsknaben her, die Frommen, und setzen sich ruhig und leise auf die goldenen Stühle weit im Kreise. Und nun in goldreinen Tönen schwebt ihr Gesang zum ewig Schönen, zum heiligen Throne Gottes auf. Die Sterne hemmen ihren Lauf, es steht der Mond in stiller Ruh, und alle hören betend zu. Schwacher Kinder, zarter Laute, sie verhallen zwar so leicht, doch das Wort, das Gott vertraute, hat noch stets sein Ohr erreicht. Herr im Himmel und auf Erden, ewig sei's gepriesen du, lass die Bösen frommer werden, und die Guten führen's zu. Der Herr Knirps. Da sagen sie immer, ich sei nur ein Kleines, ein Knirpschen, ein Kerlchen, ein Bürschchen und so. Sie meinen noch Wunder, was sie mir da Feines und Artiges sagen. Ich danke. Hoho. Kein Wunder, wenn ich einmal ärgerlich werde. Da bleibe geduldig, wo bleiben es kann. Ich reiche vom Kopf hoch hinab bis zur Erde und bin doch ein ganzer, ein stattlicher Mann. Jetzt will ich's euch zeigen, dann lasst ihr das lachen. Bald stehe ich als Herr, als ein wirklicher da. Es sind nur die Kleider, die mich kleiner machen. Jetzt nehme ich die Stiefel von meinem Papa. Nun hole ich den Rock mir. Ja, aber das sollte ich, und ich weiß doch nicht wo, in die Armen hinein. Ich habe es, so geht es. Wie steht man das goldig? Sagt, könnte ich mein eigener Herr Vater jetzt sein? Das spanische Rohr, so muss ich es fassen. Ein weniges ist es nun freilich zu lang. Jetzt werden die Leute das Reden schon lassen. Der Stock gibt dem Mann den gehörigen Gang. Nun aber die Pfeife, so recht mit Behagen, grad wie sie täglich mein Väterchen schmaucht. Ich kann schon das Rauchen ein wenig vertragen, zumal wenn der Tabak nicht brennt und nicht raucht. Jetzt schaut einmal her, nun könnt ihr ermessen, was alles am Menschen die Kleidung tut. Doch halt, ey, fast hätte ich das Beste vergessen. Es trägt auf dem Kopfe der Mann einen Hut. Ich gehe auf die Straße und zeige mich dorten und spiele meine Rolle gewisslich nicht schlecht. Sie werden mich grüßen mit höflichen Worten. Ergebenster Diener, gehorsamster Knecht. Er schreit und stolpert und kollert, da liegt er, es zappelt am Boden die kleine Gestalt. Der Traum seiner Jugend, wie eilig verfliegt er. Du Knirpschen, erwartest, die Zeit macht dich alt. Das Fünklein, das spazieren ging. Das Fünklein ging so eilig, allein in finsterer Nacht. Was ist das so langweilig? Ist niemand da, der wacht? Da kam das Hölzchen gegangen und sprach, ich fürcht mich sehr, was soll ich nur anfangen? Stockfinster ist's umher. Das Fünklein sprach, du Gutes, komm her, wir gehen zu zwei. Sei nur getrosten Mutes, wir sehen schon hell dabei. Sie gingen wie Geschwister, so lustig Hand in Hand, mit Flüstern und Geknister, voll Scherz und Unverstand. Er stand in Schlaf versunken, ein Sessel alt und schwach, mit Flammen und mit Funken ward geneckt er wach. Vierbeiniger Geselle, du schnarchst wie nicht gescheit, komm, rühr dich von der Stelle und tu nur nicht so breit. Er gähnte weit und machte, und langsam Schritt um Schritt, sein altes Holzwerk krachte und brannte lustig mit. Du Biederschrank daneben, du bist so hoch und stolz, komm her, das ist dein Leben, du hast viel trocken Holz. Nun ging es flott zusammen, der Sessel und der Schrank, die Stube stand in Flammen, der Tisch, die Tür, die Bank. Es hört das Dach ganz oben, den tollen Lärm im Haus, und spricht, was soll das toben, ist das ein Hochzeitsschmaus? Es spielt wohl gar Verstecken, da bin ich auch dabei, die Flammen steigen und lecken und toben in Lüften frei. Die Häuser rings erwachten und Hütte, Scheune und Stall, sie jubelten und lachten, hurra, wir spielen all. Es prasselte im Sturme und tobte sich nicht satt, die Glocke rief vom Turme, in Flammen steht die Stadt. Durch Straßen auf und nieder floss nun das Feuermeer, des Fünkleins tolle Brüder, sie tanzten drüber her. Am Morgen da begaben die Wilden sich zur Ruh, das Fünklein lag begraben und Asche deckt es zu. Doch Jammer, Not und Klagen, die ließ es viel zurück, zertrümmert und zerschlagen liegt dort ein manches Glück. Manch Haus hat all die Seinen begraben in seinem Schoß, und Kinder stehen und weinen, dort einsam elternlos. So schreckliche Geschichten, die sind schon oft geschehen, das Fünklein soll mitnichten bei Nacht spazieren gehen. Süßes Naschwerk. Ei, Hänslein, Hänslein, Knuppermaus, sag an, was schnupperst du im Haus? Du stöberst alle Ecken aus, du willst gewiss naschen. Da steht ein Töpflein ganz allein, was mag wohl in dem Töpflein sein? Das wird ein feines Tröpflein sein, das möchte ich versuchen. Die Mutter hat viel Guts daheim, vielleicht ist's ein zarter Haferschleim, vielleicht ist süßer Honig fein, das wäre für trefflich. Vielleicht gar's ins Mandelkern, Anis gebackenes Zuckerstern, und Schokolade, das hab ich gern. Putztausend, ei Putztausend, das Hänschen mit der Zunge leckt, das Töpflein hat es aufgedeckt. Was war nun wohl darin versteckt? Putztausend feine Sachen. Ein Wespenschwarm flog aus dem Topf, dem Leckermäulchen um den Kopf. Wie stand er da, der arme Tropf, zerstochen und versteinert. Das Lied vom blinden Mann. Du armer Mann, es liegt die Nacht, tief um den Aug gebreitet. Dein Hündchen ist's, das dich bewacht, der Stab ist's, der dich leitet. So wandelst lichtlos du im Licht, auf freudelosen Wegen. Der Strahl der Sonne glänzt dir nicht, dir lacht kein Stern entgegen. Die Blume, die am Wege glüht, der Wald voll grünen Lebens. Was alles um dich strotzt und blüht, es strotzt und blüht vergebens. Der Jugend fröhlich Angesicht, du kannst es nimmer schauen. Dem Freund, der Trostesworte spricht, dem musst du blind vertrauen. Der Abend hebt im Osten sich, es geht der Tag zur Neige. Du merkst es kaum, weil rings um dich die Nacht stets bleibt die gleiche. In deiner Hütte schläfst du nun, da naht der Traum gelinde und löst, wenn alle Menschen ruhen, von deinem Blick die Binde. Er rührt dein Aug mit leichter Hand und sieh, es ist erschaffen. Weit liegt vor dir ein prächtig Land von Sonnenglanz umflossen.

das Zipfelchen vor Angst ganz heiß wird und sich eng an die Mutter drückt. Der Winter ist so lustig, dass er nie aufhören soll, erklärt Fritz. Doch was ist das? Schon am nächsten Tage schaut ein Blümchen aus dem Schnee, das erste Schneeglöcklein. Freust du dich denn doch darüber, fragt die Mutter. Wirklich, Fritz freut sich, auch wie das erste Schneeglöcklein andere herbeigeläutet hat und ein Raunen und Krachen durch den Wald geht und ein ganz neues, frohes Leben kommt. Wie schnell ist der Winter vergessen. Dort am Bache, der wieder lustig sprudelt, ist es noch herrlicher zu spielen als im Schnee. Da können sie mit nackten Füßen ohne Wiesenwollstrümpfe herumpatschen und Dämme und Mühlen bauen. Die Kröte, die lange geschlafen hat, kommt wieder. Sie bringt ihnen Grüße von den Eichhörnchen, den Vögeln und dem Igel und meint, die Kinder sollen sie doch besuchen. Ja, da laufen sie eiligst hin. Aber was sie da sehen, wer das könnte, so wie sehen, alle die Nester gucken und die zarten Eierchen oder die lieben jungen Waldkinder bewundern, die in tiefen Nestern liegen. Oh, das sind kleine Geheimnisse in Hülle und Fülle, von denen wir Menschen ausgeschlossen sind. Ganz außer sich vor Freude kommen die Hänselkinder nach Hause. Da steht der Vater und lacht. Dort in einer Wiege liegt ein neues kleines Hänselkind und strampelt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wie wundervoll sie nacheinander sind, das wissen die Hänselkinder und auch Vater und Mutter Hänselmann. Sie würden ihren Wald nicht vertauschen gegen die engen Städte, die die Menschen sich gebaut haben. Das hat der Spielmann vom Leben der Hänselleute weitererzählt. Eines Tages zog er wieder in den Wald, denn er wollte fragen, ob Hänselmutter aus Wiesenwolle Kleider macht und wo der Schneehase im Sommer wohnt. Aber er hat keine Hänselleute gefunden, doch ihre Wohnung nicht mehr. Vielleicht hat Hänselmann Knufus sich doch geärgert, dass er Geheimnisse verraten hat und hat sich auch vor ihm unsichtbar gemacht. Oder vielleicht kann es nur alle 100 Jahre sein, dass ein Mensch mit ihm reden kann. Kaplasser Wutti. Ende von Aus Erbmännleins Klause, ein Waldmärchen von Elsa Martmann-Beskow. Gelesen von Elli, Jänner 2010. Abschnitt 11 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Das Riesenspielzeug von den Gebrüdern Grimm. Im Elsass auf der Burg Niedeck, die an einem hohen Berg bei einem Wasserfall liegt, waren die Ritter vor Zeiten große Riesen. Einmal ging das Riesenfräulein herab ins Tal, wollte sehen, wie es zu unten wäre, und kam bis fast nach Haslach, auf ein vor dem Wald gelegenes Ackerfeld, das gerade von den Bauern bestellt ward. Es blieb vor Verwunderung stehen und schaute dem Pflug die Pferde und Leute an, dass ihr alles etwas Neues war. Ei, sprach sie und ging herzu, das nehme ich mit. Da kniete sie nieder zur Erde, spreitete ihre Schürze aus, strich mit der Hand über das Feld, fing alles zusammen und tat hinein. Nun lief sie ganz vergnügt nach Haus, den Felsen hinaufspringend. Wo der Berg so jäh ist, dass ein Mensch mühsam klettern muss, tat sie einen Schritt. Der Ritter saß gerade am Tisch, als sie eintrat. »Ei, mein Kind«, sprach er, »was bringst du da?« Die Freude schaute ihr aus den Augen heraus. Sie machte geschwind ihre Schürze auf und ließ ihn hineinblicken. »Was hast du so Zappeliges darin?« »Ei, Vater, gar so artiges Spielding. So was Schönes habe ich mein Lebtag noch nicht gehabt.« Drauf nahm sie eins nach dem anderen heraus und stellte es auf den Tisch. Dem Pflug die Bauern mit ihren Pferden. Lief herum, schaute es an, lachte und schlug vor Freude in die Hände, wie sich das kleine Wesen darauf hin und her bewegte. Der Vater aber sprach, »Kind, das ist kein Spielzeug. Da hast du was Schönes angestiftet. Geh nur gleich und trag's wieder hinab ins Tal.« Das Fräulein weinte, es half aber nichts. »Mir ist der Bauer kein Spielzeug«, sagte der Ritter ernsthaftig. »Ich leid's nicht, dass du mir murrst. Kram alles sachte wieder ein und trag's nach dem nämlichen Platz, wo du's genommen hast. Baut der Bauer nicht sein Ackerland, so haben wir Riesen auf unserem Felsennest nichts zu leben.« Ende von Das Riesenspielzeug von den Gebrüdern Grimm. Gelesen von Elli, Jänner 2011. Abschnitt 12 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Das Riesenspielzeug von Adelbert von Kamisto. Burg Niedeck ist im Elsass der Sage wohl bekannt. Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand. Sie ist selbst nun verfallen, die Städte wüst und leer. Du fragtest nach den Riesen, du findest sie nicht mehr. Einst kam das Riesenfräulein aus jener Burg hervor, er ging sich sonderwartung und spielend vor dem Tor und stieg hinab den Abhang bis in das Tal hinein, neugierig zu erkunden, wie's unten möchte sein. Mit wenigen raschen Schritten durchkreuzte sie den Wald, erreichte gegen Haslach das Land der Menschen bald. und Städte dort und Dörfer und das bestellte Feld erschienen in ihrem Auge gar eine fremde Welt. Wie jetzt zu ihren Füßen sie spähend niederschaut, bemerkt sie einen Bauer, der seinen Acker baut. Es kriecht das kleine Wesen, ein Herr so sonderbar, es glitzert in der Sonne, der Pflug so blank und klar. Eiartig Spielding, ruft sie, das nehme ich mit nach Haus. Sie kniet nieder, spreitet behende Tüchlein aus und feget mit den Händen, was sich da alles regt, zu Haufen in das Tüchlein, das sie zusammenschlägt. Und eilt mit freud'gen Sprüngen, man weiß, wie Kinder sind, zur Burg hinan und suchet den Vater aufgeschwind. Ei Vater, lieber Vater, ein Spielding wunderschön, so allerliebstes sah ich noch nie auf unseren Höhen. Der Alte saß am Tische und trank den kühlen Wein. Er schaut sie an behaglich und fragt das Töchterlein. Was Zappeliges bringst du auf deinem Tuch herbei? Du hüpfest ja vor Freuden, lass sehen, was es sei. Sie spreitet aus das Tüchlein und fängt behutsam an, den Bauer aufzustellen, den Pflug und das Gespann. Wie alles auf dem Tische sie zierlich aufgebaut, so klatscht sie in die Hände und springt und jubelt laut. Der Alte wird gar ernsthaft und wiegt sein Haupt und spricht. Was hast du angerichtet? Das ist kein Spielzeug nicht. Wo du es hergenommen, da trag es wieder hin. Der Bauer ist kein Spielzeug. Was kommt dir in den Sinn? Sollst gleich und ohne Murren erfüllen mein Gebot, denn wäre nicht der Bauer, so hättest du kein Brot. Es sprießt der Stamm der Riesen aus Bauernmark hervor, der Bauer ist kein Spielzeug, das sei uns Gott davor. Burg Niedeck ist im Elsass, der Sage wohl bekannt, die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand. Sie selbst ist nun verfallen, die Städte wüst und leer. Du fragtest nach den Riesen, du findest sie nicht mehr. Ende von Das Riesenspielzeug von Adelbert von Chamisso, gelesen von Elli, Jänner 2011. Abschnitt 13 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Hänschen im Blaubeerwald von Ilse Mattmann-Biskow. Zwei Körbe trug Hänschen zum grünen Hain. Im Walde, hier werden doch Bären sein. Viel blaue und rotblanke Bären. Zu Mutters Geburtstag, er freut sich schon. Da schenkt dir zwei Korb voll der gute Sohn. Aber wo doch nur, wo sind die Bären? Er suchte sie hier und er suchte sie dort. Er suchte und suchte in einem fort. Es ist nirgends ein Bärlein zu sehen. Er sitzt auf dem Baumstumpf und schluchzt wie noch nie. Da rührt es ganz leise ein Hänschens Knie. Einen bärtigen Zwerg sieht er stehen. Mein Hänschen, du sollst nicht mehr traurig sein. Sieh her, ich bin König im Blaubeerhain, bin Vater der Blaubeerknaben. Komm mit, liebes Hänschen, und gib mir die Hand, wir wandern sofort in mein prächtiges Land. Sollst Bären so viel du willst haben. Mit dem Stabe berührt er dein Hänschen sacht, das Hänschen potz Wunder ist winzig gemacht, wie der Blaubeerkönig daneben. Oh nein, wie ist das alles so anders und groß, die Kräuter wie Bäume, wie Sträucher das Moos, wie hoch auch die Blumen dort schweben. Noch staunend sagt Hänschen, was soll nun geschehen, die Körbe, wir müssen sie lassen stehen. Wir können die Großen nicht tragen. Ein Pfiff, und zwei Eichkätzchen sprangen herzu, die schwangen die Körbe auf den Rücken im Nu, verschwanden, ohne weiter zu fragen. Mit dem Zwerge nun wanderte Hand in Hand, verwundert das Hänschen durch Zauberland. Die Fahne, sie wiegen als Palmen im Winde. Da kriecht eine Spinne, ein Riesentier, ein Ungetüm dünkt sie dem Hänschen schier. Wie wunderlich ist es dem Kinde. Als weiter sie schritten, da kamen sie bald, in einen blauschimmernden, buschigen Wald. Der Zwerg heißt ihr Hänschen willkommen, nach oben blickt Hänschen und ruft. Ei, schau, hier sind ja die Äpfel blau. Wie ist denn nur dieses gekommen? Ei, törichtes Hänschen, sei doch nicht so dumm. Das sind alles Blaubeeren hier rundherum. Meine Buben, sie können's bezeugen. Er lächelt und klatscht in die Hände dann. Da eilen die Knaben barfüßig heran. Vor dem Hand sie sich höflich verbeugen. Und schmunzelnd der Blaubeerkönig sagt, du siehst an der blauen gefälligen Tracht, dass dies meine muntere Bande. Jetzt, Bursche, beeilt euch hinaus in den Wald. Pflückt unserem Hansemann Bären das bald, der Korb ist gefüllt bis zum Rande. In die Bäume hinauf, wie ein Wetter ging's, sie rüttelten, schüttelten, rissen rings. Im Nu war die Arbeit geschehen, da riefen die Knaben, Hans, rasch hierher, nun wollen wir segeln auf weitem Meer. Der Wind soll das Segel uns blähen. Ein Blatt als das Segel aus Borke im Boot, das Hänschen, es steuert vor Freude rot. O Wonne, so segeln vom Winde. Da dachte auf einmal uns Mütterlein und rief, Preiselbeeren, wo mögen sie sein? O helft mir, dass ich sie finde. Ja, warte nur, Hänschen, das soll geschehen. Zum Preiselbeermütterchen wollen wir gehen. Da gibt's auch die Menge zu naschen. Doch warte eine Weile an des Wassers Rand, bis wir alle haben uns Mund und Hand und Zähne blitzblank gewaschen. Auf die Mäuse geschwungen und hopp, hopp, hopp. Durch den Blaubeerwald ging's wild im Galopp. Hei, war das ein lustiges Reiten. Und als sie erreichten des Waldes Rand, wo auf moosigem Feld die Hütte stand, gewandt von den Mäusen sie glitten. In der Hütte wohnt Preiselbein Mütterlein mit den 5 lieblichen Töchterlein, die in rosiger Reihe dort sitzen. Sie reiben die Beeren gar emsig und still, der Mutter mit Honig sie kochen will, so lang bis sie blinken und blitzen. Das Preiselbein Mütterchen freundlich nickt. Mein Hänschen, die werden auch Beeren gepflückt, die Kinderchen tun es mit Freuden. Pflückt hurtig, ihr Mädchen, doch gebt fein Acht, dass ihr mir die Kleider nicht schmutzig macht, sonst mag euch das Hänschen nicht leiden. Und als nun die Arbeit bestens vollbracht, da ward eine prächtige Schaukel gemacht, aus seidenen Spinngeweben. Es singen die Kleinen den Schaukelgesang, dem Hansemann ist es ganz wonnig bang, bei dem Hoch- und Herniederschweben. Da läutet's, bim, bim, sie beeilen sich. Dem Mütterchen lädt jetzt gastfreundlich zum herrlichen Preiselbeerschmause, auf moosigem Platz war ein Tisch gedeckt, so schön hat's dem Hänschen noch nie geschmeckt. Doch dann sehnt der Hans sich nach Hause. Er neigt sich dankend so tief er kann, drauf spannen die Blaubeerknaben an, für Mäuse als feurige Rappen. Den Korb auf den Wagen zu heben gelingt, die Mädchenschar freundlich zum Abschied winkt, die Knaben sie schwenken die Kappen. In sausender Fahrt ging es heim durch den Wald, zum Blaubeerenvater gelangten sie bald, stand wartend schon vor seiner Klause, ihr Jungen herunter den Korb hinauf, ihr Mäuse bringt Hänschen in schnellem Lauf auf kürzestem Weg nach Hause. Da betteln die Knaben und bitten schön, lieb Hänschen, du darfst nicht von uns gehen. Ach Hänschen, ach bleib doch bis morgen. Der Blaubeerenvater verweisend sagt, der Hans darf nicht bleiben hier über Nacht, wie würde die Mutter sich sorgen? Dann winken sie Abschied mit Kappe und Hand, das Hänschen läuft fort aus dem Blaubeerenland, entschwindet den Zwergen den Lieben. Und eh noch sich recht hat besonnen das Kind, der Wagen die Mäuse verschwunden sind, nur Beeren und Körbe sind geblieben. Er sitzt auf dem Baumstumpf, ist alles ein Traum? Er reibt sich die Augen, sonst rührt er sich kaum. Ist alles denn wirklich geschehen? Er sieht die Beeren in schimmerndem Glanz. Er schmeckt, nun besinnt sich erst wieder der Hans, eilt heim, um die Mutter zu sehen. Am folgenden Morgen, als Hänschen erwacht, malte eine Karte von ihm selber erdacht. Die Schwester musste helfen beim Schreiben. Der Mutter bracht Hänschen die Beeren heut. Die Karte auch hat sie sehr erfreut. Ihr Herzblatt wird er immer bleiben. Ende von Hänschen im Blaubeerenwald von Elsa Mattmann-Beskow. Gelesen von Elli. April 2011. Abschnitt 14 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Jugendkalender oder die 12 Monate des Jahres von Leonhard Tiefenbach. Januar. Der erste Monat im Jahr, das ist der raue Januar. Da schlummert alles unterm Schnee. In Wald und Feld, in Tal und Höh, der liebe Gott hat übers Land als warme Decke ihn gesandt. Darunter ruhet wohlverwahrt manch Samenkörnchen weich und zart. Es ruhet, wie's auch frieren mag, bis an den warmen Frühlingstag. Es keimt hervor im Sonnenlicht, ihm schadet die Kälte nicht. Der Jäger scheut die Kälte nicht, der Nordwind bläst ihm ins Gesicht. Er folgt den Spuren im Schnee und schießt die Hasen, Füchs und Reh. So zieht er täglich jetzt hinaus, bringt reiche Beute mit nach Haus. Doch wenn der Schnee in Wald und Feld in dichten Massen niederfällt, dann findet nicht das arme Wild, womit es seinen Hunger stillt. Drum streut der Jäger hier und dort im Heu an einen sicheren Ort. Der Landmann aber ruhet nun, im Felde gibt's jetzt nichts zu tun. Die Frauen und Mädchen fleißig spinnen, um feine Leinwand zu gewinnen. Sie können bei dem Emsgen treiben, daheim im warmen Zimmer bleiben. Das Eis ist fest, die Luft ist kalt, jetzt wird der Schlittschuh angeschnallt. Wie auf des Windes Flügeln fahren die Knaben jetzt den lauten Scharen, die Mädchen sich bequemen, in großen Schlitten Platz zu nehmen. Seht, auf der Schneebahn ziehen dort die Knaben rasch den Schlitten fort, und lustig geht's in raschem Flug, nicht müde wird der muntere Zug. Doch geht's nicht immer glatt und gut, auch mancher putzelt auf die Nase, der nicht bedächtig auf der Hut sich tummelt auf der glatten Straße. Februar. Ist nun zu Ende der Januar, so kommt der Monat Februar, der winterlich noch Schnee und Eis uns auf den Weg zu legen weiß, uns oft mit bitterer Kälte plagt, so dass ein altes Sprichwort sagt, die rechte Kälte erst beginnt, sobald der Tag an Zeit gewinnt. Die kurzen trüben Wintertage der letzten Woche stete Plage, sie fangen jetzt zu wachsen an, dass man's deutlich merken kann. Die Sonne kommt nun manches Mal, um Mittag schon mit warmem Strahl. Sie schmilzt wohl hier und da den Schnee und steigt am Dache in die Höhe. Eiszapfen, die herunterhangen und herrlich wie Kristalle prangen. Auch ist der Monat Februar der kürzeste im ganzen Jahr. Er zählt die Tage 20 acht und hat's auf einem mehr gebracht. Wenn sich ein Schaltjahr stellt er ein, dann werden's 29 sein. Die frohe Jugend jubiliert, weil's oft noch tüchtig schneit und friert. Und wenn der Schnee nicht mehr so fest zum heiteren Spiel sich ballen lässt, dann wird aus ihm zu guter Letzt noch eine Festung aufgesetzt. Besatzung wird dann postiert und kühn von außen bombardiert. Es platzen wohl zu tausend Stücken die Kugeln auf des Feindes Rücken. Noch herrscht rings in der Natur der Winter über Wald und Flur. Noch ist alles eingeschneit und hat milder Frühlingszeit. Doch fehlt's jetzt auch nicht an Vergnügen, wir freuen uns an den Maskenzügen. Die geben immer viel zu lachen, denn jeder will sein Späßchen machen. Der Friedlichste kommt als Soldat, als Sultan gar mit großem Staat. Der Mond sogar erscheint vom Himmel und mischt sich keck in das Getümmel. So dauert's bis zur Fastenzeit, die wieder bringt das Alltagskleid. März. Der dritte Monat ist der März, schon regt sich Leben allerwärts. Die Frühlingssonne kommt herauf und gibt dem Bächlein freien Lauf. Sie sprengt des Eises Decke bald und schmilzt den Schnee in Feld und Wald. Sie treibt den Saft in Büsch und Bäum, durchdringt belebend alle Räume. Selbst Blümlein zaubert sie hervor, die recken frei den Kelchenbohr. Schneeglöcklein lässt zuerst sich schauen auf noch winterlichen Auen. Der Primel und des Veilchens Duft weht durch die milde Frühlingsluft, und aus der Höhe schallen wieder der Lerchen helle Jubellieder. Die Kinder tummeln sich im Freien, und um den Frühling einzuweihen, sehen wir die Knaben von den Weiden sich schöne glatte Stäbe schneiden und aus den frischen saftigen Rinden mit Kunst den weißen Stängel winden, worauf die hohle Rinde bald als Pfeife tönt durch den Wald. Der Landmann muß die Felder pflegen, die durch den Winter brach gelegen. Jetzt muß er pflügen, säen, düngen und alles wohl in Ordnung bringen. Er tut es gerne, hofft im Stillen, der Herbst wird ihm die Scheune füllen. Das Sprichwort sagt vom Märzenstaub, er bringe reich Gras und Laub. Mit anderen Worten, trockner März, verheiße Segen allerwärts. So gern wir nach den kalten Tagen der Sonne Strahlen jetzt ertragen, so bringt sie doch manches Jahr viel Unglück mit sich und Gefahr. Sie haben schnell den Schnee gefegt, der auf den hohen Bergen liegt. Das Wasser stürzt in wilden Bächen den Flüssen zu und ungehemmt ist schnell die Gegend überschwemmt, mit weiten öden Wasserflächen. Das arme Vieh ertrinkt im Stall, man sieht nur Jammer überall. Und stündlich wächst die große Not, selbst Menschenleben sind bedroht. April. Am ersten Tage des April schickt man die Nahen, wohin man will. Drum merkt sich jeder diesen Tag, der nicht zum Spotte dienen mag. Und wer nicht flüchtig um sich blickt, der wird in den April geschickt. Das Reifspiel und der bunte Ball gibt nun Vergnügen überall. Die Mädchen auf die Wiesen gehen, wo hübsche Frühlingsblumen stehen. Sie scheuen es nicht, sich oft zu bücken, um einen schönen Strauß zu pflücken. Der ist der Mutter zugedacht und wird mit Jubel ihr gebracht. Der Storch steht wieder auf dem Nest, wo er sein Klappern hören lässt. Und auch die Schwalben fliegen wieder, die Straßen lustig auf und nieder. Doch nach dem schönen Sonnenschein fängt's doch auch öfters an zu schneien. Und Winter kehrt zurück bei Nacht. Drum ist das Sprichwort wohl bedacht. Wenn der April auch noch so gut, er schneit den Bauern auf den Hut. Der Fink, die Amsel und der Star, die ganze bunte Vogelschar, die singt jetzt den Lenz zu preisen, die lieblichen gewohnten Weisen. Aus jedem Busch an allen Wegen tönt uns ihr Frühlingslied entgegen. Verborgen in dem hohen Grase ruht sorglos jetzt der alte Hase. Die Jungen hüpfen um ihn her in lustigen Sprüngen kreuz und quer. Nach lieben Brauch aus alten Zeiten bringt Ostern große Jugendfreuden. Der Osterglocken schön Geläute schallt von Türmen in die Weite. Der Osterhase stellt sich ein, bei Kindern groß und klein, und legt versteckt an sicherem Ort viel bunte Eier hier und dort. Die Kinder aber finden bald des Nestes geheimen Aufenthalt. Sie suchen nach in allen Ecken, bis sie die ganze Brut entdecken. Seht, wie so weiß die Bäume prangen, als wären sie mit Schnee behangen. Ein Blütenmeer ist ausgegossen auf all die tausend jungen Sprossen. Wie herrlich hebt der Apfelbaum sich von dem blauen Himmelsraum. Doch soll die Blüte gut gedeihen, mit Früchten uns im Herbst erfreuen, so muß man jetzt den Raupen wehren, die sanft den jungen Keim verzehren. Wir wandert jetzt nicht gern hinaus in das geschmückte Gotteshaus, wo auf dem warm besonnten Hügel der Schmetterling mit bunten Flügel sich in den Lüften wiegt und gaukelnd hin und wieder fliegt. Es hebt sich freier jede Brust und atmet süße Frühlingsluft. Mai. Der Mai des Jahres schönste Zeit vollendet erst das Feierkleid, das der April nur angefangen, in jugendlichem Schmucke prangen. Die Gärten, Wiesen, Flur und Wald, des Kuckucks lauter Ruf erschallt, die Felder stehen in schönem Grün und tausend bunte Blumen blühen. Die Maisonne warm und mild strahlt lächelnd über das Gefild. Es findet selbst der Sonnenschein den Weg in unser Herz hinein und weckt in der Menschenbrust von neuem frohe Lebenslust. Doch auch die kleinste Kreatur so kriecht und fliegt in der Natur, genießt mit Wonne nun das Leben, das ihr der liebe Gott gegeben. Wie schön ist's jetzt vom Bergesrand zu schauen in das weite Land. Und sieh, dort unter jenen Erlen das Gras gestickt mit weißen Perlen. Maiblümchen sind's, die lieblich locken mit ihren zarten Silberglocken, mit ihrem süßen Blumenduft hoch ragt die Eiche in die Luft. Auf den Ästen moosbedeckt sind Vogelnestchen schlau versteckt. Das Eichhörnchen ohne Ruhe und Rast springt wohlgemut von Ast zu Ast. Der Knabe schweift durch Wald und Auen, sich beutelustig umzuschauen, nach Raupen und nach Schmetterlingen, auch wird der Fall ihm wohl gelingen, denn überall, wo Blumen stehen, sind bunte Falter nun zu sehen. In unermeßlich großen Scharen erscheinen auch in manchen Jahren die Maikäfer zum Verdruß des Landmanns, der es dulden muß, daß sie die Bäume ihm verheeren, denn solchem Schaden ist nicht zu wehren. Sieht dort die Au am Bache hin, sie scheint getäfelt weiß und grün. Dort wird die Leinwand aufgespannt, gewoben von der Frauenhand. Sie wird gebleich gar hübsch und rein, im Regen und im Sonnenschein. Und zu der Kinder große Freude treibt man die Schäflein von der Weide. Die werden in den Bach getrieben und nun gewaschen und gerieben. Es wird ihr zottig Winterkleid fein säuberlich vom Schmutz befreit. Die Wolle wird uns später nützen, uns vor der Winterkälte schützen. Juni. Der Juni kommt, der Sonne strahlt, liegt sommerlich auf Berg und Tal. Seht, wie des Kirschbaums Äste prangen, mit roten Kirschen dicht behangen, die lockend aus der Blätter grün den Blick der Kinder auf sich ziehen. Johannistäubchen, Stachelbeeren, selbst Aprikosen schon gehören zu Früchten, die der Juni reift, nach denen gern die Jugend greift. Die Blumenkönigin, die Rose, erblüht aus grünen Blätterschoße, und auch der Lilie süßer Duft erfüllt mit Wohlgeruch die Luft. Die Sonne geht nun früher auf als sonst im ganzen Jahreslauf. Drum ist doch jetzt der längste Tag, der 16 Stunden zählen mag. Das Kornfeld zeigt ein lichtes Grün, die Ähren fangen an zu blühen. Das Wiesengras ist reif geworden, wird nun gemäht an allen Orten. Und sinkt die Sonne dann am Abend, kommt linde Kühlung frisch und labend. Der Landmann sitzt vor seiner Hütte, gar traulich in der seinen Mitte, und nützt auch die letzte Zeit des Tages zu neuer Tätigkeit, indem er noch so lange es dämmert, mit Fleiß in seine Sense hämmert. Dann ist das Tageswerk erst vollbracht, der Glühwurm leuchtet durch die Nacht, und es erklingt ein süßer Schall, der Flötenton der Nachtigall. Sieht oben auf des Daches Spitze den Storch auf seinem hohen Sitze, wie er die Gegend sich betrachtet und sorglich seiner Jungen achtet. Die Schwalbe hat die junge Brut dort unterm Dach in sicherer Hut. Gar sorgsam führet um das Haus die Hände ihre Küchlein aus. Das Füllen springt in großer Freude umher auf üppig grüner Weide. Die Lämmlein tummeln sich im Klee und springen lustig in die Höhe. Die Entchen schwimmen mit der Mutter im Teich und suchen sich ihr Futter. Juli. Der Juli bringt uns warme Tage, oft wird die Hitze uns zur Plage. Doch reift die schwüle Sommerszeit, die Frucht im Felde weit und breit. Der Landmann muss vom frühen Morgen nun bis zum späten Abend sorgen. Kaum ist das Heu in sicherer Hut, so reift auch in der Sonne Glut das Kornfeld, dessen schwankende Wogen mit leichtem Gelb sich überzogen. Doch dass die schönen vollen Ähren die dreisten Spatzen nicht verzehren, so macht der Landmann sie zu Schrecken mit zwei aufs Kreuz gelegten Stecken und alten Kleidern einen Mann, der sich im Wind bewegen kann. Jetzt stärkt uns in der Abendkühle nach überstandener Mittagsschwüle ein frisches Bad. Die matten Glieder beleben sich von neuem wieder. Seht, wie die Knaben unter Lachen im Wasser tolle Streiche machen. Seht, wie sie plätschernd tauchen, schwimmen und tüchtig dann ans Ufer glimmen. Kopfüber in die Flut zu springen will nur den Dreisteren gelingen. Von anderen aber mit Bedacht wird jetzt auf Krebsejagd gemacht, die unter ausgehöhlten Steinen sich ungestört und sicher meinen. Was schaut so bedrohend in das Land, dort von des fernen Bergesrand? Es steigt ein Schwarzgewölk herauf, als wollte es der Sonne Lauf am hellen Tag plötzlich hemmen und uns mit Regen überschwemmen. Seht, wie sich zum Gewitter türmt, hört, wie die Windesbraut tobt und stürmt. Das Vöglein sucht in Angst das Nest, der Hirte schnell das Feld verlässt. Von Dunkelheit sind wir umhüllt und manchen bange Furcht erfüllt. Bei Blitzen zuckt es Strahl auf Strahl, gefolgt von Donner jedes Mal, bis endlich aus der Wolkennacht der Regen fällt mit großer Macht, der alle Floren reichlich tränket und ihnen neues Leben schenket. Doch weh, wenn der ersehnte Regen zum bösen Hagel sich verdichtet und so den ganzen Erntesegen mit einem Schlag zugrunde richtet. August. Wenn der August sich eingestellt, so steht gereift das Ehrenfeld. Die Schnitter ziehen in großer Zahl schon bei des Tages ersten Strahl zur Arbeit aus. Mit frohem Mut ertragen sie der Sonne Glut. Sinkt dann der Abend still und mild auf das gesegnete Gefild. Und ist die Arbeit wohl gelungen, so überschaut mit frohem Sinn voll Dank der Landmann den Gewinn, den er durch seinen Fleiß errungen. Sieht dort den schwerbeladenen Wagen, kaum kann er solchen Segen tragen, die Schnitter freudig ihn umringen und jubeln in das Dörfchen bringen. Bald sind vorbei des Tages Lasten, die müden Arme können rasten. Die Abendglocke wird geläutet, ihr feierlicher Ton bedeutet, dass auf dem Felde alles ruht, im besten Schutz, in Gottes Hut. Der Hirsch ist jetzt zu des Jägers Lust, gar fein und stattlich im August. Auf seinem Haupte stolz und frei trägt er ein mächtiges Geweih. Die Hirsche und die Rehe schaden, ist häufig den gereiften Saaten, indem sie mehr als sie verzehren, zu Boden treten und verheeren. dagegen wählt den dichten Wald das wilde Schwein als Aufenthalt. Nach den vielen Mühen und Plagen in den heißen Sommertagen winken jetzt im ganzen Lande dem geplagten Bauernstande frohe Tage seltener Art, wo Genuss und Ruh sich paart. Denn das Kirchenfest, das Schöne, bringt die langersehnten Töne. Zu dem lustigen Kirmesreigen, wo man Klarinett und Geigen mit dem großen Kontrabass hören kann ohne Unterlass, wo auch Kuchen, Braten, Schinken täglich zum Genusse winken, kurz wo alles groß und klein will vergnügt und heiter sein. September. Tritt der September in die Bahn, so fängt der Herbst zu walten an. Die Ernte ist wohl meist vorbei und rings das Feld von Graben frei. Es decken Stoppeln nun das Land, wo jüngst noch Korn und Weizen stand. Doch naht jetzt die Erntezeit, die namentlich die Jugend freut, auf die schon lang in jedem Garten die Kinder all mit Sehnsucht warten. Das Obst ist nämlich reif geworden und wird geerntet aller Orten. Hier schleppen wohlgemut und heiter die Knaben eine große Leiter. Als sichere Treppe soll sie ihnen zum hohen Apfelbaum mit dienen. Die Mädchen bringen Körbe her und füllen sie mit Äpfeln schwer. Solange wird der Baum gerüttelt und alles fleißig abgeschüttelt. Doch weh, dort weint ein kleiner Tropf, ein Apfel fiel ihm auf den Kopf. Nun wird er gar noch ausgelacht, weil er solch saure Miene macht. Die Zeit der Ferien rückt heran, nun darf er seine Pflicht getan, wohl auch ein kleines Reischen machen. Der Schüler schwingt mit frohem Lachen, den Hut zum Abschied und im Gehen, ruft er auf frohes Wiedersehen. Dann zieht er fort durch Wald und Feld, getrost in Gottes schöne Welt. So wandert er in frischer Luft und singt dazu aus voller Brust. Die schönsten Punkte in dem Land sucht er zu zeichnen kunstgewandt. Dann kehrt er heim mit leichtem Blut und hat zum Lernen frischen Mut. Nun fängt die Zeit des Jagens an, auf Rebhuhn, Wachtel und Fasan. Auch junge Hasen bieten schon dem Fliegenjäger guten Lohn. Der Knabe, der den Jäger sieht, wie lustig er ins Freie zieht, fühlt auch schon in der jungen Brust zum Schießen große Lieb und Lust. Er nimmt die Scheibe von der Wand und mit der Armbrust in der Hand marschiert er nach den nahen Wiesen und übt sich dort im Scheibenschießen. Oktober. Der Herbst mit seinem reichsten Segen kommt im Oktober uns entgegen. Die Traube glüht an grünen Reben, die Äpfel und auch Birnen geben noch reiche Ernte, doch vor allem scheint nun der Nussbaum zu gefallen. Der munteren Jugend, denn im Chor, wirft sich an manchen Stein empor, bis endlich nur ein Wurf gelingt und Nüsse mit herunterbringt. Da gibt's ein Springen und ein Haschen, ein jeder füllt sich seine Taschen. Doch ist wie so oft im Leben der Kern von harter Schal umgeben, der jedem, der nicht mit Bedacht sich Hüte braune Finger macht. Wird's nun allmählich rau und kalt, so suchen milderen Aufenthalt die Vögel, die in großen Scharen im Frühling eingezogen waren. Die Nachtigallen, Lerchen, Schwalben sind bald verschwunden allenthalben. Und auch den Storch gleich vielen anderen sehen wir jetzt nach Süden wandern. Hoch geht der Flug durch die Wolken, kaum kann das Auge sie verfolgen. Der Knabe weiß sich einen Drachen aus Holz und aus Papier zu machen, versieht ihn auch mit schweifen Flügel und lässt ihn schnell im Lauf vom Hügel ihn lustig durch die Lüfte schweben. Der Wind muss ihm die Richtung geben. Dem Winzer, der das ganze Jahr in seinem Weinberg tätig war, dem bringen die Oktobertage verdienten Lohn für seine Plage. Denn köstlich und von edler Kraft steht oben an der Rebensaft, der selbst bei kummervollen Leid uns Kraft gewährt und Mut verleiht. Und der gleich einem alten Freund mit jedem Jahr es besser meint. Drum ist ein hohes Freudenfest, wenn man ihn in der Kälte presst, wenn er als Most im Glase winkt, den Jung und Alt so gerne trinkt. November. Mit dem November haben wir den rauen Winter vor der Tür. Der Herbst blies mit viel Gebraus im Feld die bunten Blumen aus. Vorbei ist ihre Farbenpracht, die uns noch kürzlich angelacht. Kein Falter fliegt, kein Mienchen summt, das Lied der Vögel ist verstummt. Und um den Winter einzuweihen, beginnt es öfters gar zu schneien. Im Garten stehen leer die Bäume, doch sind im Haus gefüllt die Räume. Der Bauer in der Scheune steht und trischt von morgens früh bis spät, wobei er froh ein Liedchen singt und stets im Takt den Flügel schwingt. Dem Jäger wird nun Weidmannsheil an jedem schönen Tag zuteil. Der Fuchs und Hase wild den Wald, sich jetzt zu seinem liebsten Aufenthalt. Doch ist nur kurze Zeit verflossen, so sind schon viele totgeschossen. Denn große Strecken Wald und Feld sind schnell von Treibern ringsumstellt, die nun das Wild von allen Seiten durch Lärm nach jeder Richtung leiten, wo flinke Schützen mit Gewehren dem Walde zu die Flinte kehren und nun mit wohlgezielten Schüssen das Wild zu Fall zu bringen wissen. Es weht uns jetzt auf allen Wegen ein eisig kalter Wind entgegen. Doch freut die Jugend sich und lacht, wenn plötzlich eben an sich's gedacht, der erste Schnee sich blicken lässt. Was gibt es da nicht für ein Fest, wenn um im leichten Kampf zu siegen Schneebälle hin und wieder fliegen. Und kommt ein Schlitten angeflogen, hängt schnell ein kleiner Schlitten dran, der folgt dem Großen in der Bahn. Doch haben auch auf andere Art die Kinder wieder ihre Schlittenfahrt. Sie hocken nieder auf die Bahn und fassen sich von hinten an. Der Größte wird vorausgestellt, der an der Hand den Nächsten hält. Lässt nun der erste Schelm sich fallen,

Wenn sie die töten, so wird der Wein wieder fließen. Die Ellermutter lauste ihn wieder, bis er einschlief und schnarchte, bis die Fenster zitterten. Da riss sie ihm das zweite Haar aus. »Hu, was machst du?« schrie der Teufel zornig. »Nimm's nicht übel«, antwortete sie. »Ich habe es im Traum getan.« »Was hat dir wieder geträumt?« fragte er. »Mir hat geträumt, in einem Königreich stand ein Obstbaum. Der hätte sonst goldene Äpfel getragen und wolle jetzt nicht einmal Laub treiben. Was war wohl die Ursache davon?« »He, wenn sie's wüssten«, antwortete der Teufel. »An der Wurzel nagt eine Maus. Wenn sie die töten, so wird er schon wieder goldene Äpfel tragen. Nagt sie aber noch länger, so verdorrt der Baum gänzlich. Aber lass mich mit deinen Träumen in Ruhe. Wenn du mich noch einmal im Schlafe störst, so kriegst du eine Ohrfeige.« Die Ellermutter sprach ihm gut zu und lauste ihn wieder, bis er eingeschlafen war und schnarchte. Da fasste sie das dritte goldene Haar und riss es ihm aus. Der Teufel fuhr in die Höhe, schrie und wollte übel mit ihr wirtschaften, aber sie besänftigte ihn nochmal und sprach: »Wer kann für böse Träume?« »Was hat dir denn geträumt?« fragte er und war doch neugierig. »Mir hat von einem Fährmann geträumt, der sich beklagte, dass er immer hin und her fahren müsste und nicht abgelöst würde. Was ist wohl schuld?« »He, der Dummbart«, antwortete der Teufel, »wenn einer kommt und will überfahren, so muss er ihm die Stange in die Hand geben. Dann muss der andere überfahren und er ist frei.« Da die Ellermutter ihm die drei goldenen Haare ausgerissen hatte und die drei Fragen beantwortet waren, so ließ sie den alten Drachen in Ruhe, und er schlief, bis der Tag anbrach. Als der Teufel wieder fortgezogen war, holte die Alte die Ameise aus der Rockfalte und gab dem Glückskind die menschliche Gestalt zurück. »Da hast du die drei goldenen Haare«, sprach sie. »Was der Teufel zu deinen drei Fragen gesagt hat, wirst du wohl gehört haben.« »Ja«, antwortete er, »ich habe es gehört und will es wohl behalten.« »So ist dir geholfen«, sagte sie, »und nun kannst du deine Wege ziehen.« Er bedankte sich bei der Alten für die Hilfe in der Not, verließ die Hölle und war vergnügt, dass ihm alles so wohl geglückt war. Als er zu dem Fährmann kam, sollte er ihm die versprochene Antwort geben. »Fahr mich erst hinüber«, sprach das Glückskind, »so will ich dir sagen, wie du erlöst wirst.« Und als er am jenseitigen Ufer angelangt war, gab ihm des Teufels Rat: »Wenn wieder einer kommt und will übergefahren sein, so gib ihm nur die Stange in die Hand.« Er ging weiter und kam zu der Stadt, worin der unfruchtbare Baum stand und wo der Wärter auch seine Antwort haben wollte. Da sagte er ihm, wie er vom Teufel gehört hatte: »Tötet die Maus, die an seiner Wurzel nagt. So wird er wieder goldene Äpfel tragen.« Da dankte ihm der Wärter und gab ihm zur Belohnung zwei mit Gold beladene Esel. Die mussten ihm nachfolgen. Zuletzt kam er zu der Stadt, der am Brunnen versiegt war. Da sprach er zu dem Wärter, wie der Teufel gesprochen hatte: »Es sitzt eine Kröte im Brunnen unter einem Stein. Die müsst ihr aufsuchen und töten. So wird er wieder reichlich Wein geben.« Der Wächter dankte und gab ihm ebenfalls zwei mit Gold beladene Esel. Endlich langte das Glückskind daheim bei seiner Frau an, die sich herzlich freute, als sie ihn wieder sah und hörte, wie wohl ihm alles gelungen war. Dem König brachte er, was er verlangt hatte, die drei goldenen Haare des Teufels, und als dieser die vier Esel mit Golde sah, war er ganz vergnügt und sprach: »Nun sind alle Bedingungen erfüllt, und du kannst meine Tochter behalten. Aber, lieber Schwiegersohn, sage mir doch, woher ist das viele Gold? Das sind ja gewaltige Schätze.« »Ich bin über einen Fluss gefahren«, antwortete er, »und da habe ich es mitgenommen. Es liegt dort statt des Sandes am Ufer.« »Kann ich mir auch davon holen«, sprach der König und war ganz begierig. »So viel ihr nur wollt«, antwortete er, »es ist ein Fährmann auf dem Fluss, von dem lasst euch überfahren, so könnt ihr drüben eure Säcke füllen.« Der habsüchtige König machte sich in aller Eile auf den Weg, und als er zu dem Fluss kam, so winkte er dem Fährmann, er solle ihn übersetzen. Der Fährmann kam und ließ ihn einsteigen, und als sie an das jenseitige Ufer kamen, gab er ihm die Ruderstange in die Hand und sprang davon. Der König aber musste von nun an fahren zur Strafe für seine Sünden. »Fährt er wohl noch?« »Was denn? Es wird ihm niemand die Stange abgenommen haben.« Ende von »Der Teufel mit den drei goldenen Haaren« von den Gebrüdern Grimm, gelesen von Elli, Mai 2011. Abschnitt 16 von »Erzählungen für Kinder«. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Das Buch vom lieben Weihnachtsmann von Else Birkenstock und Will Vesper. Die Geschichte vom Weihnachtsmann von Will Vesper. Es friert und schneit und will auf Erden nun wieder einmal Weihnacht werden. Die Mutter mit dem Weihnachtsmann putzt schon den Baum mit Lichtern an. Verschlossen ist das Weihnachtszimmer, durch Schlüsselloch kommt Kerzenschimmer. Auch schleicht ein Tannenduft herfür. Drückt nicht die Näschen an die Tür, ihr werdet daran hängen bleiben und mir den Weihnachtsmann vertreiben. Den Weihnachtsmann, den Weihnachtsmann, die Kinder schauen Großmutter an. Wer ist denn das, der Weihnachtsmann? Die Großmutter hebt die Hand und spricht: Kommt einmal her und lärmt mir nicht. Ich will's euch sagen, dass ihr wisst, wer drinnen bei der Mutter ist. Ganz still, kein Laut, seid Mäuschen stumm, mach kein Gesumm und kein Gebrumm. Die Englein gehen im Haus herum. Mein kleiner Dackel, hör auch du andächtig der Geschichte zu. Weit, weit, weit über die Berge, hinterm Land der lieben Zwerge, dort, wo aller Welt Wende ist und alle Welt zu Ende ist. Denn dahinter kommt man gleich geradewegs ins Himmelreich. Da steht ein uralter Wald, der ist viel tausend Jahre alt. Und tief, ganz tief im dunklen Tann, da hat sein Haus der Weihnachtsmann. Das Weihnachtsschloss aus Zuckertand, aus Marzipan und allerhand. Lebkuchen sind die Dächer, die Wände und Gemächer. Aus Schokolade ist das Tor, ein großer Brezel hängt davor. Und in dem Schlosse wirkt und schafft sehr emsig große Dienerschaft, von Zwergen und von Engeln fein. Die schaffen da Jahr aus Jahr ein, um all die guten Sachen zum Weihnachtsfest zu machen. Sie schneidern und kleben und streichen an, sie machen Puppen und Hampelmann und Eisenbahnen und Bälle und Affen aus braunem Felle und Kreisel und Pferdchen und alles das, was Kindern macht auf Erden Spaß. Der Weihnachtsmann geht selbst herum und stellt sich so ein Englein dumm, so zeigt er ihm, wie man es macht, dass alles bunt und lustig lacht. Malt selbst dem Pferdchen eine Decke und graue Apfelschimmelflecke. Auch machen sie in anderem Raum Schmucksachen für den Weihnachtsbaum. Die bunten Kerzen Sterne glänzen, Goldperlen flechten sie zu Kränzen und gießen Kerzen um den Docht. Auch wird gebacken und gekocht, auch Zuckerzeug und gut Konfekt. Daran manch Englein heimlich leckt, ob es auch schmeckt, wird schon in Tüten eingesteckt. Auf einmal sagt der Weihnachtsmann, nein, seht, es fängt zu schneien an, jetzt ist es aber hohe Zeit, der Weihnachtstag ist nicht mehr weit. Nun hat er einen Knecht im Haus, Knecht Ruprecht oder Nikolaus, ist er genannt und wohlbekannt mit allen Kindern weit im Land. Den ruft der Weihnachtsmann und spricht, vergiss mir nur die Bäume nicht, die auf den Tischchen sollen stehen. Knecht Ruprecht spricht, ist schon geschehen. Dem Förster habe ich schon gesagt, dass ihr mir nur die schönsten schlägt, die dichten und die geraden. Auch sandte ich schon die Zwerge fort, die eilen nachts von Ort zu Ort und bringen in den Laden die Sachen ohne Schaden. Auch zum Konditor über Nacht wird all das Zuckerzeug gebracht und aufgeteilt und fein gemacht. Die Englein tummeln sich nicht schlecht. Der Weihnachtsmann sagt, gut, mein Knecht, da wird in alles eingeleitet und für die Weihnacht vorbereitet. Du aber mach dich auf und spann eilig dein weißes Eslein an, dass es den Sack mit Nüssen trag und was dir sonst gefallen mag, denn morgen ist St. Niklas Tag. Du weißt ja selbst, was deine Pflicht. Vergiss mir auch die Ruten nicht. St. Niklas nickt und spann schon an, lenkt sanft den Eslein durch den Tann und klopft an allen Türen an, wo Kinderlein zu Hause sind. Die Eltern machen auf geschwind. Der Vater macht ein ernst Gesicht. Zwar folgt das Kindlein manchmal nicht, doch denke ich doch, es bessert sich und wirkt ganz brav und ordentlich. Die Kindlein all schon schlafen, die Bösen wie die Braven, in Dörfern und in Städten, vor Fenstern und vor Betten, sieht Niklas in der ganzen Welt Teller und Schüllen aufgestellt. Er fährt und schleicht von Haus zu Haus, teilt alle seine Gaben aus, die Teller voll den Guten, den bösen Kindern ruhten. Auch schrieb ihn jedes brave Kind ihm auf, was seine Wünsche sind. Die Zettel schleppt er all zuhauf und lädt sie seinem Eslein auf, dass nichts der Weihnachtsmann vergisst und weiß, was alles nötig ist. Nun kommt heran die heilige Nacht, die einst vor tausend Jahren das Christkind hat zu uns gebracht. Weil wir so böse waren, da sandte Gott von seinem Thron auf Erden seinen lieben Sohn, dass er uns sollte erlösen zum Guten von dem Bösen. In dieser unheiligen Zeit macht sich die ganze Welt bereit, mit Freuden zu gedenken, dass Gott uns wollte schenken, den Trost in jedem Herzeleid und Frieden, Glück und Seligkeit. Da steht in Freuden alle Welt, das Hündlein selbst vor Freuden bellt, und alle fromme Menschen sind fröhlich einander gut gesinnt. Und sind sie's nicht, sie sollten's sein, so treten Glück und Frieden ein, und wär zu Ende alle Pein. Die Tierlein in dem Walde, die Häslein auf der Halde, die kleinen Mäuslein selbst im Schnee, das Eichhorn, Fuchs, Dachs und Reh, die Sterne am Himmel oben, sie kommen all und loben, mit frohem Herzen Gott den Herrn, voran der helle Weihnachtsstern. In tiefer, helger Gottesnacht, da läuten alle Glocken sacht, und als die Weihnachtsglocke klingt, ein Hirschlein aus dem Walde her springt, den Weihnachtsmann zu bitten, spann mich an deinen Schlitten. Die Englein bringen viel Gepäck, Spülsachen, Baum und Süßgebäck. Der Weihnachtsmann steckt selber ein und fährt bei hellem Sternenschein ins bunte Menschenland hinein. Und seltsam Ding ist dann geschehen, man hat ihn überall gesehen. Er war nicht nur in dieser Stadt, die so viel hohe Häuser hat, im Osten, Norden, Süd und West, kommt er zu jedem Weihnachtsfest. Er ist bald hier, er ist bald dort, zu gleicher Zeit an jedem Ort. Und was sein Schlitten hergebracht, das wird nicht all in dieser Nacht. Das ist nicht nur ein Bäumlein klein, das müssen hunderttausend sein. Wenn er ein Spielzeug hier verschenkt, ein anderes gleich am Schlitten hängt. Er gibt mit vollen Händen, doch will sein Schatz nicht enden. Er streut in Dorf und Städten aus, vor jeder Hütte, jedem Haus. Doch wird sein Sack darum niemals leer, ist stets von neuen Schätzen schwer. Versteht sich, nur wo gute Kind und fromme Leut zu Hause sind, ist so ein Herz verstockt und hart, ein Menschenkind nicht guter Art. Ist verflogen alles Glück, da bleibt kein Stück im Sack zurück. Da brennt der Ofen und wärmt doch nicht, da brennt die Lampe und gibt kein Licht. Da ist das Haus voll Finsternis, voll Kümmernis und Bitternis. Der Weihnachtsmann geht still vorbei, als ob kein Herz zu Hause sei. Holt nur die rote Sacht herfür und hängt sie traurig an die Tür. Doch nicht an unserem Hause, nein, wir wollen allzeit fröhlich sein und allen Menschen lieb und gut, dass Frieden auf dem Hause ruht. So kommt zu uns der Weihnachtsmann, hält gerne hier sein Fahrzeug an. Ich glaube schon, ich höre schon, der Schlitten schellen hellen Ton. Nur still und lärmet nicht, jetzt steckt er auf dem Baum das Licht. Juchai, da geht die Türe auf und nun hinein in vollem Lauf. Die Kinder stehen vor dem Baum, der glänzt wie der schönste Traum und hängt voll bunter Herrlichkeit und jedem wird das Herz so weit. O seht, was steht da, stolz im Pferd und alles, was das Herz begehrt. Die Herzchen schlagen trommelschnell, die Augen leuchten kerzenhell, die Wangen stehen wie im Brand und Mutter nimmt der Kinder Hand, ihr Angesicht ist hell wie Licht. Der Vater spricht, still, es fliegen Englein um, zart wie Bienen mit Gesumm, ihre Flügel sind von Licht. Stille, stille und stört sie nicht, stille, stille, nur gelauscht, hört nur, wie ihr Flügel rauscht und wie die Schar so lieblich singt, dass die ganze Stube klingt. Und nun stimmt auch ihr mit ein. Alle Menschen, groß und klein, in dem weiten Erdenland, fassen jetzt sich bei der Hand, öffnen ihren Mund und singen, Gott im Himmel Dank zu bringen. Über allem Herzeleid klingt es um die Erde weit, durch die Sternen Einsamkeit. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Ende von Das Buch vom lieben Weihnachtsmann von Else Birkenstock und Will Vesper. Gelesen von Elli, Juni 2011. Abschnitt 17 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Stoffel und die bösen Buben von Heinrich Schlitt. Liebe Kinder, der, den ihr im Bilde seht, ist es, wie er geht und steht, den ein jeder, der ihn kannte, nur den dummen Stoffel nannte. Weil er wie gar manche Leut nicht absonderlich gescheit. Dummheit ist ihr zu beklagen, aber eher zu ertragen, als wenn die Verstandeskräfte statt auf nützliche Geschäfte immer da nur darauf zielen, anderen Schabernack zu spülen. Diese drei sind wohl gescheit, aber voller Schlechtigkeit. Heinrich, welcher in der Mitte, frech und lang und alle Sitte, ist nur darauf stets bedacht, dass er böse Streiche macht. Und die zwei, Otto und Paul, in der Schule sind sie faul, wollen vom Lernen nichts hören, folgen stets nur Heinrichs Lehren, die er ihnen Kunst geübt, leider nur zu häufig gibt. Was sie alles angefangen, wie es ihnen dann ergangen, ihr in diesem Buche seht, wo es in Wort und Bildern steht. Habt die Bilder ihr betrachtet, auf die Lehren wohl geachtet, nehmt euch ein Beispiel daran und fangt von vorne wieder an. Das Blasrohr. Zu dem Namensfester Chor Heinrich sich ein Blasrohr, um damit in Feld und Wiesen Vögel aller Art zu schießen. Doch die Jagd ging immer schlecht, kriegte weder Spatz noch Specht. Stoffels großen neuen Hut traf er dagegen gut, so daß er bald ganz und gar wie ein Sieb durchlöchert war. Einen Hut, wird jeder wissen, hat man eines Zells zum Grüßen, oder daß er meinetwegen schützt das Haupt vor Sonnenregen. Doch daß er Spielzeug sei, wußte ich nicht, das ist mir neu. Nun, der Stoffel wird schon sehen, ob die Eltern Spaß verstehen. Heinrich, wie ja alle schützen, möchte seine Kunst doch nützen. Bald zu Stoffels großer Freud bietet sich Gelegenheit. Seht, da läuft der brave Bauer, einen Hering groß und sauer, nimmt das Tier recht appetitlich und geht heimwärts ganz gemütlich. Heinrich, ach der Bösewicht, gönnte ihm den Hering nicht, hinter einer Gartenmauer stellte er sich auf die Lauer. Und mit seinem Rohrgewand trifft er jetzt des Bauern Hand, so daß dieser ganz entheitert weit den Hering von sich schleudert, denn er denkt in seinem Wahn, daß das Tier noch beißen kann. Und um vollends ihn zu töten, und zwar keinesfalls vonnöten, tritt er ihm zum Überfluss auf dem Kopf mit seinem Fuß. Heinrich aber ist so frech, nimmt jetzt gar den Hering weg, und mit der erwünschten Beute sucht er eilig dann das Weite. Stoffel lachte und blieb stehen, dachte, mir kann nichts geschehen. Doch der Bauer Zorn im Brand packt ihn mit der festen Hand. Was dann weiter noch geschah, seht ihr in dem Bilde da. Das Klingeln. Kinder, wenn die Schule aus, geht nur immer gleich nach Haus. Bleibt nicht auf der Gasse stehen, kann euch sonst recht schlimmer gehen. Heinrich, Otto und auch Paul, in der Schule immer faul, geben nachher noch dazu auf der Straße keine Ruhe. Wo es Unfug gibt zu treiben, lassen sie es gewiss nicht bleiben. Eine Aufschrift auf dem Haus finden sie sogleich heraus. Dies, man bittet stark zu klingeln, scheint verführerisch den Schlingeln. Und heraus die Klingelknöpfe reißen diese bösen Tröpfe gleich mit beiden Händen gar, dass es ganz entsetzlich war. Und vergnüglich unter Lachen sie sich aus dem Staub dann machen. Stoffel, der nicht mitgetan, sieht sich nur die Sache an. Doch die braven Bürgersleute in dem großen Wohngebäude sind bis auf den Tod erschrocken, als man riss an allen Glocken. Jedes nach dem Fenster rennt, weil man sicher glaubt, es brennt, oder es ist sonst was los, denn der Lärm war gar zu groß. Doch sie konnten nichts erspähen, nur den Stoffel sieht man stehen, wie er laut und herzlich lacht. Dieser hat ihren Zorn entfacht. Stoffel ahnte Schlimmes nicht, er blieb stehen, der arme Wicht. Seht, die wuterfüllten Leute stürmen schon aus dem Gebäude, und im nächsten Augenblicke fasst man Stoffel beim Genicke. Ja, jetzt half kein Weh und Ach, Stoffel kriegte Schlag auf Schlag. Jeder war mit Ernst bemüht, ihn zu strafen, wie man sieht. Doch bei der Gelegenheit kam man allgemein in Streit. Was dazu die Ursache war, wurde niemals völlig klar. Doch das ist doch einerlei. Schläge gab's und viel Geschrei. Ein Gendarm hat, wie ihr seht, schon die Rauferei erspäht. Mit empörtem Ordnungssinn eilet er zum Kampfplatz hin. Doch umsonst ist sein Bemühen. Alles stürmt jetzt gegen ihn. So, dass er in knapper Not noch entrinnt dem sicheren Tod. Und recht ernst wird nun die Sache. Aufruhr meldet er der Wache. Diese, weil sie selten tätig, ist zu helfen gleich erbötig. Sendet einen Trommler aus. Rum, bum, bum, von Haus zu Haus. Trommelt mühsam der doch munter, jeden auf den Platz herunter. Alles rennt hin und her, fragt, was geschehen wär. Auch bereits nach einiger Zeit steht die Bürgerwehr bereit. Vorwärts ruft der Kommandant, hoch den Säbel in der Hand. Als er auf dem Platz erschien, fängt die Menge an zu fliehen. Aber seine Leute müssen, wenn auch blind, doch deutlich schießen. Dass durch diesen Knalleffekt er sich neu mit Ruhm bedeckt. Doch, ich muss leider sagen, schießen konnte er nicht vertragen. Stellte flug sich hinten dran, als die Schießerei begann. Und, dass er vor Schreck nicht falle, bei dem fürchterlichen Knalle, hält er sich am Vordermann, wo er diesen fassen kann. Rumps, piff, paff, sie schießen los, Angst und Schrecken wird sehr groß. Vorwärts geht es nun im Sturm, dort liegt Stoffel, armer Wurm. Stoffel wird nun arretiert, ins Gefängnis abgeführt. Ungewöhnlich froh und heiter zieht die Bürgerwehr dann weiter. Stolz auf so ein schnelles Siegen, viele Trümmer sieht man liegen. Auf dem Platz der kleinen Stadt, wo der Kampf gewütet hat. Stoffel aber hat die Nacht unter Tränen zugebracht. Zu den Eltern voller Sorgen kehrt er heim am nächsten Morgen. Ganz zerrissen seine Kleider, an dem Körper aber leider blaue Flecke, Kratzerbeulen und die Tafel in zwei Teilen. Als der Fürst die Tat gehört, hat den Hauptmann er geehrt. Zu des Helden Stolz und Lust schmückt den Stern jetzt seine Brust. Das kalte Bad. Reinlichkeit ist seltene Tugend, insbesondere bei der Jugend. Wie man diese Tugend übt, euch dieses Bild ein Beispiel gibt. Seht, wie hier die lustigen Knaben sich im kühlen Wasser laben, wie sie schwimmen und mit Mut springen in die tiefe Flut. Stoffel hat noch nie gebadet, weil er fürchtet, dass es schadet. Und so ist er vorderhand als sehr wasserscheu bekannt. Jene Knaben in dem Wasser kannten diesen Wasserhasser. Ach, trotz Stoffels Schreien und Bitten, nehmen sie ihn die Mitten. Und gar schnell und grob mitunter ziehen sie ihm die Kleider runter. Nur die neue tadellose, schöne blaue Sommerhose und den Hut behält er an. Seht, da steht der kleine Mann. So jetzt wird er angefüllt, ob er sich schon abgekühlt. Und als dieses ist geschehen, muss er marsch ins Wasser gehen. Fern vom festen Uferrand nimmt die Angst mir überhand. Immer tiefer sinkt er ein. Ach, wie sich da die Schlingel freuen. Doch das Schrecklichste von allen ist dem Buben eingefallen, als die Stoffels Kopf und Hut tauchen in die Wasserflut. Unter Husten, Weinen, Schnaufen sieht man ihn zum Ufer laufen. Dort ergreift er seine Kleider, zieht sie an und eilet weiter. Doch welch Schreckensbild, oh Graus, wie sieht Stoffels Hose aus? Die so schön, so himmelbläulich, ist nun grau und ganz abscheulich. Denn der Hose Farbenpracht floss dahin. Na gute Nacht. Die Geldbörse. Nach so vielen schweren Leiden, die stets andere ihm bereiten, wurde Stoffel endlich klug und dachte an den Spruch, siehst du böse Buben stehen, musst du schnell vorübergehen. Als nun Heinrich wiederum zu ihm trat, kehrte er sich um, sprach zu ihm entrüstet schier, Heinrich, ach mir graut vor dir. Doch der hat, wie er gesehen, andere, die mit ihm gehen, die auf seine bösen Lehren nur allzu gerne hören. Paul und Otto sind erbötig, mitzuhelfen, wo es nötig. Dr. Krebs in guter Ruhe schaute diesem Kleeblatt zu. Eine Börse, die mit Sand angefüllt, ist schon zur Hand. Einen Faden lang und dünn binden sie dann auch noch hin. Heinrich legt, wie er schon ist, jetzt die Beute hin mit List und schnell zum Brunnen fort, denn schon kommt die Bäuerin dort. Frische Eier bringt sie heute, Eier kaufen alle Leute, weil sie sich in vielen Speisen als sehr zuträglich erweisen. So denkt sich die Bäuerin, still vergnügt in ihrem Sinn, für das, was sie mitgenommen, hübsches Geld heut zu bekommen. Ach, Herr Gott, o Jemini, ruft sie, was ich liegen sehe. Eine Börse voll und schwer. Welch ein Glück, was will ich mir? Seht, schon will sie sich bequemen, diesen Beutel aufzunehmen. Ratsch, der Beutel fliegt davon, als sie glaubt, sie hätte ihn schon. Kreideweiß ihr die Gesicht, denn sie traut den Augen nicht, glaubt, der Beutel wird lebendig und erschrickt der Rob unbändig. Das ist böse Zauberei, schreit sie, und mit diesem Schrei fällt sie gar noch obendrein in den Eierkorb hinein. Dr. Krips in guter Ruhe schaut ihrem Unglück zu. Paul und Otto, auch nicht minder Heinrich, ach die bösen Kinder, sind voll Jubel aufgesprungen, als ihr arger Plan gelungen. Und die Eier, wie begreiflich, sind nun gänzlich unverkäuflich. Die Wasserspritze und die allgemeine Vergeltung. Otto mit der Wasserspritze sind bereits auf neue Witze, und man sieht in diesem Bild, wie er schon die Spritze füllt. In der Straße trapp, trapp, trapp, fährt den Wagen jetzt herab. Otto, ach, es ist doch schändlich, hält es für ganz selbstverständlich, dass er nach dem Kutscher spritzt, der so friedlich oben sitzt. Spritz, gar mitten ins Gesicht, traf ihn dieser Bösewicht. Und der Kutscher voller Schreck, Peitsch und Zügel wirft er weg. Auch der Hut fliegt ihm davon, aus dem Wagen ruft man schon, doch ist keine Rettung mehr, wilder jagt das Pferd daher, bis es, na Gott sei's gedankt, an der Stalltür angelangt. Außer Schrecken, Angst und Bangen ist noch gnädig abgegangen. Dr. Krebs in aller Ruhe sah auch dieser Unter zu, denn der Buben Streiche fand er bis jetzt recht amüsant. Doch was nun, der Platz ist leer und kein Opfer zeigt sich mehr. Schon sind sie bereit zu gehen, als sie nach dem Fenster sehen, wo Herr Krebs die Pfeife klopft und sich eine frische stopft. Schnell entschlossen, 1, 2, 3, füllt die Spritze Mann aufs Neu. Dr. Krebs in guter Ruhe denkt, jetzt schaue ich wieder zu. Doch im selben Augenblick fährt entsetzt er schon zurück, denn der kalte Wasserstrahl traf das Ziel auch dieses Mal. Und im Pusten, Schimpfen und Toben hört man in dem Zimmer oben. Gleich darauf, es ist kein Wunder, polterte er die Treppe runter, denn er kam zu dem Entschluss, dass hier Strafe folgen muss. Paul und Heinrich in der Eil spannten vor der Tür ein Seil. Auch kam von ungefähr ein Figurenmann daher. Dr. Krebs kommt angerannt, weiß nicht, dass ein Seil gespannt, fällt, wie man hier sehen kann, auf den Gipsfigurenmann. Dieser fällt nun auch mit um, alles liegt am Boden rum, kurz für jedermann zum Grauen war die Sache anzuschauen. Nur die Buben mit Vergnügen sahen diesen Haufen liegen, aber wehe diesen drei, nahe ist die Polizei. Zwei werden festgenommen, Heinrich aber ist entkommen, Paul und Otto ohne Erbarmen werden gleich mit den Gendarmen ins Gefängnis abgeführt, wie es den Schlingeln ja gebührt. Dr. Krebs, was will man machen, muss nun zahlen all die Sachen, die am Platz zerbrochen liegen, das ist wirklich kein Vergnügen. Doch der Händler seinerseits lächelt still, denn ihn freut's. Recht verdrießlich sitzt Herr Krebs bei dem zertrümmerten Gips. Alle schönen Kunstfiguren zeigen deutliche Unglücksspuren. Schiller, der ja stets dabei, war natürlich auch entzweit. Doch Herr Krebs blieb, wie man hört, bei dem Falle unversehrt. Heinrich, den man eifrig sucht, ist noch immer auf der Flucht. Und dass man ihn nicht entdecke, springt er eiligst um die Ecke. Da kommt brav und sittsam sehr Stoffel grad des Wegs daher. Stoffel an des Vaters Hand wird von Heinrich umgerannt. Doch auch dieser fällt mit hin, so jetzt fasst man endlich ihn. Macht auch gar nicht mehr lange Sache, für den gleichfalls hin zur Wache. Und das Kleeblatt, ach wie bitter, sitzt nun hinter Schloss und Gitter. Wasserbrot, das wird wohl schmecken, und die Schläge mit dem Stecken. Dazu noch als Ruhebett, dient aus Holz ein hartes Brett. Doch der Stoffel, wie ihr seht, dort mit süßem Kuchen steht, den verzehrt er jetzt in Ruhe, und die Knaben schauen zu. Ihre Strafe ist gerecht. Bosheit endet immer schlecht. Ende von Stoffel und die bösen Buben von Heinrich Schlitt. Gelesen von Elli, Juni 2011. Abschnitt 18 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Krippel Krappel von Karl Storch. Frühlingstoilette. Wenn die Frühlingssonne lacht und das Krappelzeug erwacht, geht für Wicht und Hänselmann eine große Arbeit an. Frösche, die im Sumpfe blichen, werden saftgrün angestrichen, und mit Farben zum Entzücken lässt sich jeder Falter schmücken. Feldmaus weint so manche Träne, bis in Ordnung sind die Zähne. Wasserjungfer geht zum Schneider, denn sie hat zerrissene Kleider. Und der Käfer stöhnt und schwitzt, bis sein Harnisch prächtig blitzt. Und was nächtlich leuchten muss, wird gefüllt mit Spiritus. Schröter mit den stumpfen Zangen ist zum alten Schmied gegangen. Stacheln schärft mit Kunst und Eifer Muckibuck der Scherenschleifer. Strenge Polizei. Zum Sperling sprach im Monat Mai die Blumenmutter allerlei. Die Kinder sind nicht einzuschläfern, denn von den Grillen und den Käfern tönt auf der Wiese ringsherum ein ewig Zirpen und Gebrumm. Geh, Spatz, und sorg als Polizist, dass endlich Ruhe ist. Der Sperling wetzt sein Schnäbelchen und hängt sich um sein Gäbelchen. Mit blauem Frack und strengem Blick verscheucht er alle Feldmusik, und räumt man nicht sofort den Platz, so schimpft er mächtig wie ein Spatz und ängstigt alle Wiesensänger und wird ein rechter Grillenfänger. Die Seifenblase. Der Seifenschaum in hohler Nuss macht diesen Zwerglein viel Genuss. Da komm herzu ein junger Wicht, voll Neugier ist sein Angesicht. Mit wundervollem Zauberspiel wächst eine Birne aus dem Stiel. Der Junge weiß noch nichts von Seifen und kann das Wunder nicht begreifen. Der Zwerg sprengt sich beinahe die Lunge, die Kugel schwillt, es wankt der Junge, dass er in schweren Ängsten jammert und sich an die Kugel klammert. Da schwebt die Kugel in die Luft, das Wichteln laut um Hilfe ruft. Doch niemand hilft und schnell davon trägt ihn der leichte Luftballon. Gern aber platzt die Seifenblase. Ei darum, dann plumpst er auf die Nase. Die Rutschbahn. Der Tag war heiß, es raucht im Rohr, der kühle Vollmond steigt hervor. Da tummeln sich vergnügt im Weiher die Fröschlein all, die kleinen Schreier, und spielen Haschen und Verstecken, bis sie den alten Storch entdecken. Der steht auf eurem Fuße frei, im Wasser drin und schläft dabei. Ein Nichts uns auf ein Schilfrohr klimmt und einen kühnen Anlass nimmt. Lock quakend springt der freche Tropf dem Onkel Storch auf seinen Kopf. Dann gleitet er gewandt und munter am Schnabel Adebars hinunter und plumps genüsslich in die Flut. Der Spaß gefällt dem Bürschlein gut. Sie spielen Rutschbahn um die Wette, vor Übermut will keins zu Bette. Und keines denkt an die Gefahr, wenn aufwacht Meister Adebar. Ein junger Frosch zu leicht vergisst, dass ihn der Storch so gerne frisst. Die Reise um die Welt im Automobil. Der Schwarze sagt zum Kameraden, ich hab was Neues, willst du raten? Der Rote spricht, lass mich in Ruh, hab selber was, rat lieber du. Da langt der Schwarze in die Hose und zieht ein Auto aus dem Schoße. Doch augenblicklich holt der Zweite ein Auto gleichfalls aus dem Kleide. Der Schwarze sitzt auf seinem Wagen und fährt im Kreise mit Behagen. Das lässt den Roten auch nicht ruhen, dem Schwarzen sucht es gleich zu tun. Bald kommt er aus dem Gleichgewicht und fällt von über aufs Gesicht. Der Schwarze hat ihm zugeschaut, vor Schadenfreude lacht er laut. Und da er gerade im schönsten Lauf, steuert er den Berg hinauf. Das Auto überfährt den Roten, der schreit ganz jämmerlich am Boden. Mit Mühe der Rote sich erhebt, er fragt sich, ob er wirklich lebt, und tastet, ob ihm seine Knochen an seinem Leibe sind zerbrochen. Gottlob, gesund sind seine Glieder, da kommt ihm seine Spannkraft wieder. Der Schwarze soll es fühlen, und dem will er die Rache kühlen. Er läuft dahin voll Wagemuts, der Schwarze Vordermann an nichts Guts, und fährt so schnell er fahren kann, jedoch das Unheil naht heran. Auf einmal fühlt er sich geschoben, von hinten her emporgehoben. Im Nu mit seinem Sausewagen hat er sich völlig überschlagen. Nun liegt er schreiend auf dem Bauch, und aus dem Auto steigt der Rauch. So fand die Untat ihren Lohn, der Rote fährt vergnügt davon. Das kann der Schwarze nicht ertragen, er springt empor, besteigt den Wagen. Mit vollem Dampfe und Verwegen fährt er dem Roten grad entgegen. Der starrt ihn an und sieht beklommen, sein allerletztes Stündlein kommen. Ein Knall im Blitzen und Gebraus, nun ist es wohl mit beiden aus. Doch als die Wolken vom Benzin mit ihrem Dufte sich verziehen, erhebt sich langsam der Bajasso und sieht der andere, macht es grad so. Merkt ihr trotz alldem die Rache, ist immer eine üble Sache. Die Maibohle. Maikäfer, brauner Junge, wohin mit solchem Schwunge? Wohin auf leichter Sohle trägst du die duftige Bohle? Sind Elfen oder Feen beim Tanz im Buchenhain? Sind's Gnome, die begehen ein Fest im Mondenschein? Der Braune spricht im Eilen, ich darf mich nicht verweilen. Die Käfer warten all, wir haben Frühlingsball. Gnomenvilla. Im Sommer fahren die Zwerge wie die Städter in die Berge, in die grünen Täler eilten, ganze Wochen dort verweilten, ohne weiter was zu tun, als sich gemütlich auszuruhen. Und es sprach ein Gnom, hallo, das versuche ich ebenso. Und ein leeres Schneckenhaus baut er sich zum Landsitz aus, hält vor seiner Schwelle Rast, fühlt sich ganz als Sommergast, raucht dazu und spricht vergnüglich, solch ein Dasein ist vorzüglich. Die vier Jahreszeiten. Wenn der Frühling Einzug hält, klingt und singt die ganze Welt, und berauscht vom Blumenduft schweben Falter durch die Luft. Doch der Sommer kommt heran, stiller wird's, ein Wichtelmann gondelt durch die kühle Flut, solche Fahrt gefällt ihm gut. Herbst erscheint mit vollen Händen, will er Obst und Reben spenden. Doch schon bläst der Postillon und die Schwalbe fliegt davon. Schlittenglocken klingen fein, horch, es zieht der Winter ein. Mäuse hat er vorgespannt, Rabe ist sein Adjutant. Fröhliche Fahrt. Ein Zwerg im Walde las einmal von Zeppelin und Parseval und sprach, das möchte ich auch probieren, so lustig durch die Luft kutschieren, wie ein Vogel Berg und Auen vom Himmel hoch zu überschauen. Entschlossen sprach der kleine Mann den Heuschreck auf der Wiese an. Der Heuschreck ließ sich gern bereden, die Reise mit ihm anzutreten. Ein Eichelnapf soll Gondel sein, der Zwerg setzt sich bequem hinein. Sie wird dem grünen Heinrich unten und seine Füße festgebunden. Die Anker los, das Zwerglein ruft, Heidi, da fliegt es in die Luft. Der Heuschreck sorgt mit seinen Flügeln, hoch schwebt man über Feld und Hügeln. Das Osterei. Hänsel, Männchen, freches Pack, spielen gerne Schabernack. Sieh, es fanden diese zwei ein verlassenes Hühnerei. Und sie planen auch sogleich einen rechten Gnomenstreich. Denn die Henne gar nicht ferne zücken dir am Schnabel gerne jeden Wicht ins Kamisol, und das tut oft gar nicht wohl. Mit dem Winkel und der Kelle sind die beiden rasch zur Stelle, und des Nestes Innenraum füllen sie mit Zuckerschaum. Aufrecht in den süßen Brei stellen sie das Hühnerei. Diesen Teig so fein und lecker formt der kleine Zuckerbäcker. Ganz oben wird zuletzt eine Spitze aufgesetzt, und der andere Hänselmann fängt sogleich zu malen an. Und wie um ein Fass die Reifen, zieht er um das Ei die Streifen, teilt die Felder ganz genau, färbt sie rot und gelb und blau. Und mit hellen Jubelrufen sehen sie, was sie Schönes schufen. Herrlich prangt das Ei im Nest, als Gruß zum Osterfest. Hei, wie wird die Henne rennen und ihr Ei nicht wieder kennen? Und während beide lachen, tönen Klopfen und ein Krachen. Plötzlich mit Gewalt entzwei springt das ganze Vogelei. Denn aus seinem Schlaf geweckt hat das Junge sich gereckt. Und die schuldbewussten Schelme standen nach dem spitzen Helme. Meinen wohl, das Wesen sei jemand von der Polizei. Und erschrocken suchen beide Bösewichter schnell das Weite. Die missglückte Probe. Als Sangeskünstler überall ist hochberühmter Nachtigall. Jedoch ein Sänger will auf Erden von neuem stets gepriesen werden. Er lädt Herrn Piepmaus zu sich ein, denn dessen Ohr ist äußerst fein, besonders wenn er so wie jetzt den Zwicker auf die Nase setzt. Herr Nachtigall mit Frack bekleidet hat alles bestens vorbereitet, und Piepmaus, der im Sessel sitzt, den Bleistift und die Ohren spitzt. Doch heute hat der Sänger Pech, denn die Biene naht sich frech, gerade in das Angesicht das böse Tier den Sänger sticht. Herr Nachtigall von Schmerz durchdrungen hat plötzlich furchtbar falsch gesungen, und wie die Biene ihn umschwirrt, da wird er vollends noch verwirrt. Hört endlich mitten auf im Lied, schnappt wütend nach dem Sternfried. Herr Piepmaus zieht die Stirne kraus und brummt, das halte ich nimmer aus. Da trifft er keinen einzigen Ton und geht verachtungsvoll davon. Im Sängerschlund die Biene zappelt und kitzelt, wirkt und kribbelt, krabbelt. Mit Mühe schluckt er diesen Brocken, doch bleibt die Kehle rau und trocken. Vergebens schwemmt er sich mit Wein die angegriffene Gurgel rein. Zwei Tage oder länger leidet an einem heißeren Hals der Sänger. Verschwollen sein Gesicht und Schnabel, und die Kritik ist miserabel. Ende von Krippelkrappel von Karl Storch, gelesen von Elli, Juni 2011. Abschnitt 19 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Guten Morgen von Gertrud Kaspari. Guten Morgen. Heraus aus den Betten, heraus, heraus. Die liebe Frau Sonne, die lacht euch ja aus. Die geht schon spazieren durch Felder und Flur und denkt sich, wo bleiben die Kinder heut nur? Und der Hahn auf dem Hof und die Spatzen vom Haus, die lachen die kleinen Langschläfer aus. Drum schnellen die Strümpfchen in Hosen und Kleid. Guten Morgen, Frau Sonne, jetzt sind wir so weit. Schneckenreiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist unser Kind geblieben? Sitzt auf einem Häuselein, reitet in die Welt hinein. Pferdchen, steck die Hörner raus, bring mein Kindchen mir nach Haus. Aber ja, nicht trapp, trapp, trapp, wirf mir sonst den Reiter ab. Bricht mein Kind ein Beinchen sich, Pferdchen, dann verklag ich dich. Das Geigenmännlein. Es war einmal ein Männlein klein, mit der Fumm, mit der Fiedel, mit der Hopsasa. Der strich so süß ein Geigelein, die die Rallala. Er spielte gar so lieblich und strich so wunderschön, und wer das Fiedlein hörte, der konnte nicht mehr stehen. Der tat sein Beinlein schwenken und hob sich an zu drehen, immer ruller, die die Rallala. mit der Fumm, mit der Fiedel, mit der Hopsasa, und tanzte auf den Zehen. Das Huhn und der Karpfen. Auf einer Meierei, da war einmal ein braves Huhn, das legte, wie die Hühner tun, an jedem Tag ein Ei und kakelte, mirakelte, spektakelte, als ob's ein Wunder sei. Es war ein Teich dabei, darin ein braver Karpfen saß und still vergnügt sein Futter fraß. Der hörte das Geschrei, wie's kakelte, mirakelte, spektakelte, als ob's ein Wunder sei. Da sprach der Karpfen: Ei, alljährlich leg ich 1 Million und rühm ich des mit keinem Ton. Wenn ich um jedes Ei so kakelte, mirakelte, spektakelte, was gäb's für ein Geschrei? Beim Kaufmann. Ich möcht gern was kaufen. Was soll es denn sein? Für 50 Pfennige und nicht so klein. 50 Pfennige, das ist viel Geld. Dafür kriegen Sie die ganze Welt. Gänsebraten und 10 Soldaten, Schokolade und schöne Pomade, Hampelmänner, Puppen und Stecke und seidene Röcke. Und eine Kuh, die gibt's noch dazu. Das alles kann ich bei Ihnen kriegen? Mit Vergnügen. Ich schicke es Ihnen, es wird sonst zu schwer. Bitte sehr. Das Konzert. Mein Bübchen sitzt im Gras, bitt schön, wer singt ihm was? Da fängt so ein kleiner Vogelmann mit einem Mal zu pfeifen an. Pink, pink, Wiedewing, pink, pink. Das klingt so süß und wunderfein, da schläft gewiss mein Bübchen ein. Pink, pink, Wiedewing, pink, pink. Ich danke auch schön, Herr Fink. Es war einmal im Männchen. Es war einmal ein Männchen, das kroch in ein Kännchen. Da kroch es wieder raus. Da war das Geschichtchen aus. Das hölzerne Männchen. Das ist das hölzerne Männchen. Und das ist das Haus vom hölzernen Männchen. Das ist die Tür vom Haus vom hölzernen Männchen. Das ist das Schloss von der Tür vom Haus vom hölzernen Männchen. Das ist der Schlüssel vom Schloss von der Tür vom Haus vom hölzernen Männchen. Das ist das Bändchen vom Schlüssel vom Schloss von der Tür vom Haus vom hölzernen Männchen. Das ist die Maus, die nagt am Bändchen vom Schlüssel vom Schloss von der Tür vom Haus vom hölzernen Männchen. Das ist die Katz, die gefressen hat die Maus, die nagt am Bändchen vom Schlüssel vom Schloss von der Tür vom Haus vom hölzernen Männchen. Das ist das Kind, dem die Katz gehört, das die Maus gefressen. Wunsch. Wenn alle Berge Butter wären und alle Täler Grütze und es käme ein warmer Sonnenschein und die Butter lief in die Grütze hinein, das müsste aber mal eine Grütze sein. Reiterliedchen. Wir reiten nach Paris, da schmeckt der Zucker süß. Wir reiten nach Amerika, da wohnt der alte Großpapa. Hotte Hü und querfällt ein, lauf im Pferdchen, lauf. Und fallen wir in den Graben rein, dann stehen wir wieder auf. Die Hochzeit. Psst, nicht so laut, sie werden grad getraut. Der Dackel ist der Bräutigam, der hat einen Frack mit Schwänzen dran, woran er manchmal kaut, und unsere Mies ist Braut. Es ist das schönste Paar auf Erden, ach Gott, wenn sie nur glücklich werden. Zwiegespräch. Guten Morgen, Frau Huhn. Guten Morgen, Herr Hahn. Was gedenken Sie zu tun? Das geht Sie nichts an. Wollen wir nicht etwas promenieren? Danke, ich kann allein spazieren. Sie haben wohl heute nicht gut geruht, oder macht Sie Ihnen böses Blut, dass Sie noch keinen Regenwurm fanden? Offen gestanden, ich finde, Sie sind sehr aufdringlich. Sie, dumme Gans, Kikeriki. Nasenbluten. Karlinchen, Karlinchen, deine Nase ist rot. Gewein nicht, gegrein nicht, das ist keine Not. Und ist doch dein Näschen und dein Schürzchen voll Blut. Bis du mal zum Tanz gehst, ist's längst wieder gut. Mäusejagd. Heraus, heraus, eine Maus ist im Haus. Oder Kraus. Wie ist's denn geschehen? Wer hat's denn gesehen? Der Spitz, der fängt es dem Fritz. Und der wie ein Blitz läuft zu Marie. Und die holt die Katz. Nun gibt's eine Hatz durch das Haus. Reiß aus, kleine Maus. Sie kriegen dich doch. Schwupp, ist sie im Loch. Schad nix. Hänschen hat schon Hosen an, die sind ihm viel zu lang. Da macht sich Hänschen gar nichts draus, der wächst noch, Gott sei Dank. Putzmamsellchen. Schnipp, schnapp, Schneider, mach uns schöne Kleider. Der Lina eins aus Seiden, das wird sie prächtig kleiden. Wie ein Kleid aus Talatan, das zieh ich nächsten Sonntag an. Der Reiter. Nein, nein, mein Holzpferd ist zu klein, mein Holzpferd ist zu faul, ich kauf mir einen richtigen Gaul. Da reite ich in ein heißes Land und bin gleich wie im Moor verbrannt. 1, 2, 3, renn den Kamel herbei. Ich setz mich drauf und reit nach Haus. Die Mutter lacht zum Fenster raus. Ich grüß zum Fenster rein und sag: Guten Tag, guten Tag. Große Reise. Bald sind die großen Ferien da. Da fahren wir nach Afrika. Wir fahren mit Graf Zeppelin. Der bringt uns durch die Luft dahin. Am Sonntag geht es fort. Am Montag sind wir dort. Was werden da die kleinen Neger, so schwarz als wie die Schornsteinfeger, für große Augen machen? O, werden wir da lachen! Rira Rutsch. Rira Rutsch, wir fahren mit der Kutsch. Wir fahren mit der Extrapost, wo es nur 3 Kreuzer kost. Rira Rutsch, wir fahren mit der Kutsch. Wenn mein Kind nicht essen will. Wenn mein Kind nicht essen will, rufe ich her die Spatzen. Kommen gern aufs Fensterbrett, Ei, und werden schmatzen. Wenn mein Kind nicht essen will, rufe ich in den Keller. Unsere Miete leckt gewiss rein den ganzen Teller. Wenn mein Kind nicht essen will, rufe ich die Soldaten. Du, die essen alles auf, Suppe, Brei und Braten. Sieh, da langt es wacker zu, stopft ins rote Mündchen, all die guten Sachen nun. Schmeckt's, mein Zuckerkindchen? Wie es in der Mühle aussieht. 1, 2, 3, Bicke, Backe, Hei, Bicke, Backe, Pfefferkorn. Der Müller hat sein Frau verloren, hat sie nimmer gefunden. Glaub, sie ist verschwunden. Wie sieht es nun in der Mühle aus? Da schauen die Mäuse zum Fenster hinaus. Der Storch, der kocht die Suppen. Die Katzen, die fegen die Stuben aus. Die Ratten, die tragen den Kehricht hinaus. Der Hund, der schlägt die Trommel. Sitzt ein Männlein unterm Dach, hat sich halb zu tot gelacht. Das Wunderschloss. Ich wünsch mir was. Was ist denn das? Das ist ein Schloss aus Marzipan, mit Türmen aus, Rosinen dran und Mandeln an den Ecken, ganz zuckersüß und braun gebrannt. Und jede Wand, die ist aus Zimt und Zucker kannt, da kann man schön dran lecken. Die Diener laufen hin und her mit Mus und Marmelade. Von oben in dem Schlosse drin sitzt meine Frau, die Königin, die ist aus Schokolade. Guter Hausstand. Die Kinder im Stübel, die Tauben am Giebel, die Hühner, die da picken, die Enten und die Zicken, die Schweine im Kofen, der Käfer hinterm Ofen, die Kuh im Stall, dick und fett sind sie all. Heile, heile Segen. Heile, heile Segen, morgen gibt es Regen, übermorgen Schnee, dann tut's nicht mehr weh. Kinder im Regen. Regnet's auf den Kopf, wächst den Jungen der Schopf. Mädchen haben mehr Verstand und nehmen ihren Schirm zur Hand und halten ihn übers Köpfchen, da tröpfelt's nur aufs Zöpfchen. Vom Christkind. Denkt euch, ich hab das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee, mit rotgefrorenem Näschen. Die kleinen Hände taten ihm weh, denn es trug einen Sack, der war gar schwer, schleppte und polterte hinter ihm her. Was drin war, möchtet ihr wissen? Eine Naseweise, ihr Schelmenpack. Meint ihr, er wäre offen, der Sack, zugebunden bis oben hin. Doch war gewiss was Schönes drin. Es roch so nach Äpfeln und Mandeln. Schlummerlied. Die Vögel gingen längst zur Ruh, das Täubchen flog dem Schlage zu und sitzt nun bei den Kleinen. Der Vater schließt das Gartentor, da guckt doch schon der Mond hervor und 1000 Sterne scheinen. Nun mache deine Äuglein zu und schlafe süß, mein Liebling, du. Ein Engel hält am Bette Wacht, mein Herzenskind, gut Nacht, gut Nacht, gute Nacht. Ende von Guten Morgen von Gertrud Kaspari, gelesen von Elli, Juni 2011. Abschnitt 20 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Der Fuchs, die Drachen von Wilhelm Busch. Der Fuchs. Die Bäuerin hat den Huhn erstochen, um Suppe mit Huhn davon zu kochen. Der Bauer sprach, das gibt nen Jux, mit diesem Huhn fang ich den Fuchs. Vors Loch der Mauer stellt er schlau, die Schlinge heimlich und genau. Grad denkt der Fuchs, was ist zu tun? Ich stehle irgendwo ein Huhn. Und wie er da was Gutes riecht und durch das Loch der Mauer kriecht, o weh, der Schreck ist nicht geringe. Er hat das Huhn, ihn hat die Schlinge. Schon kommt in froher Hast und Eile der Bauer mit dem langen Beile. Indessen kroch und schlüpfte flugs durchs Loch zurück der schlaue Fuchs. Draus sitzt der Fuchs, drin steht der Bauer, dazwischen steht die Gartenmauer. Er steigt hinauf, er hat von oben zum wuchgen Hieb das Beil erhoben. Doch unbedacht, weil er im Zorn, zieht ihn der Hieb zu sehr nach vorn. Drin sitzt der Fuchs, draus liegt der Bauer, dazwischen steht die Gartenmauer. Er läuft nach innen durch das Tor, das Ding ist wieder wie zuvor. Er sieht, es geht nicht so allein, drum fängt er heftig an zu schreien. Katrin, Katrin, komm raus, wir haben ihn. Sie kommt begierig angerannt, die Ofengabel in der Hand. Jetzt, Meister Fuchs, musst du erliegen, wenn sie dich in die Mitte kriegen. Schnell fährt er auf die Bäuerin los, zu langsam war der Gabelstoß. Aber weh, wenn sie nochmal sticht. Der Fuchs kehrt um und wartet nicht. Der Bauer fasst mit aller Kraft das Beil und zielt gewissenhaft. Trotz all dem zerhaut er bloß die Schlinge und der Fuchs ist los. Der Fuchs beschleunigt seinen Schritt und nimmt auch noch das Hündchen mit. Verdonnert sehen hinterher sowohl die Bäuerin wie auch er. Sie sahen wieder Fuchs entran, dann sahen sie sich selber an. Du dumme Gans, sprach er zu ihr. Du Schafskopf, nenn sie ihn dafür. Die Drachen. Schon seit mehreren Wochen haben drei intim bekannte Knaben, Fritz, Franz, Konrad heißen sie, mit Verstand, Geduld und Mühe, schöne Drachen sich gepappt und zum Flug bereit gehabt, so dass sie bis auf den Wind mit der Sache fertig sind. Endlich weht eine frische Brise und fort geht es auf die Wiese. Konrad wandelt an der Spitze, dann kommt Franz und schließlich Fritze. Freund, sprach plötzlich Franz zu Fritzen, siehst du Zöpfels Äpfel sitzen? Und als Fritze dies bejaht, schreitet man sofort zur Tat. Doch was Konrad anbetraf, der geht weiter klug und brav. Trefflich gut ging die Geschichte, Franz hat Zöpfel seine Früchte. Lirum larum, dachte er, Fritze hin und Fritze her, ich genieße, was ich habe. Damit ist der freche Knabe, gerade als wäre nichts passiert, Äpfel essend fortmarschiert. Saftig kann man's knirschen hören, soll das Fritzchen nicht empören? Mit dem Fuße und mit Krachen, geradewegs durch den Drachen, gibt der Franzen rücksichtslos einen wirkungsvollen Stoß. Franz, der dies krumm genommen, ist sofort herumgekommen. Und es hebt sich und es saust seine zorngeballte Faust durch den vorgeschützten Drachen, gleichfalls unter großem Krachen, der Gestalt und Fritzens Nacken, dass er meinte, muss zerknacken. Jetzt sucht jeder sich zu decken, und es wird so mit dem Pflöcken, wo die Schnur herumgewickelt, emsig hin und her geprickelt. Franz zuerst durch kühnes Wagen trifft genau auf Fritzens Magen. Dafür sticht ihn Fritz der Flinke in das Nasenloch das linke. So entspinnt sich auf die Länge ein direktes Handgemenge, was zunächst augenscheinlich für die Ohren äußerst peinlich. Dennoch wird der Kampf zuletzt auf den Boden fortgesetzt. Grad kommt Zöpfel wie gewöhnlich, um sich wieder mal persönlich und gewiss zu überzeugen, dass sein Obst noch an den Zweigen. Wer, ruft er, hat dies getan? Damit stockt sein Sprachorgan. Ha, jetzt wird er grausam heiter. Er entdeckt die beiden Streiter. Fritze kriegt den ersten Schlag, weil er am bequemsten lag. Und der Franz war schon vergnügt, dass er siegt und oben liegt, bis die Peitsche wieder pfiff und auch ihn empfindlich kniff. Gern entronnen nun die beiden, um das Weitere zu vermeiden, wären nicht die nötigen Beine, die verwickelt in die Leine. Also folgt der Rest der Hebe, Zöpfel tut's mit Lust und Liebe. Sorgsam sammelt hierauf Zöpfel seine hochgeschätzten Äpfel. Einer nur ist angenagt, was jedoch nicht viel besagt, und so kehrt er hoch erfreut heim in seine Häuslichkeit. Aber ach, wie traurig stand's um den Fritze und den Franz. So viel ist gewiss für sie, ihre Drachen steigen nie, während Konrad seiner schon dieser Erdenwelt entflohen, höher steht's und höher steigt, bis man vor Erstaunen schweigt. Ende von Der Fuchs, die Drachen, von Wilhelm Busch, gelesen von Elli, Juni 2011.